6. Barbareneinfälle. Der einzige Teil des ehemaligen westlichen Imperiums, der einen vollständigen Zusammenbruch der römischen Zivilisation erlebte, war Britannien. Alle charakteristischen Merkmale der römischen Kultur, die lateinische Sprache, Willen, klassische Bildung, kodifiziertes Recht, das Christentum, verschwanden, ebenso wie alle Anzeichen für einen komplexen wirtschaftlichen Austausch. In den 1980er Jahren glaubte man, dass neue, verfeinerte archäologische Methoden auch Überreste eines bedeutenden nachrömischen Urbanismus ans Licht bringen würden, die bis dahin übersehen worden waren. 40 Jahre später stehen lediglich eine reparierte Wasserleitung in St. Albans, Hertfordshire und ein paar wenig überzeugende Pfostenlöcher in Wroxeter, Shropshire, zu Buche. Bei Überresten angelsächsischer Töpferwaren aus dem 9. Jahrhundert, die unter dem eingestürzten Ziegeldach des Prätoriums von York gefunden wurden, stellte sich heraus, dass sie durch wühlende Kaninchen dorthin bewegt wurden, weshalb sie kein Indiz dafür sind, dass das Legionshauptquartier im Jahr 800 nach Christus noch stand. Als die Städte nach 400, innerhalb weniger Jahrzehnte, aufgegeben wurden, verschwanden auch Handwerk und Manufakturen. An die Stelle großer, spezialisierter Töpferwerkstätten trat eine bescheidene, lokale Produktion. Und Münzen kamen ganz außer Gebrauch. Die Lage wurde so verzweifelt, dass es sogar einen Markt für aufgearbeitete Glasscherben gab. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich die Wissenschaft auf eine recht einfache Erklärung für diese Entwicklung: die Ankunft unzivilisierter angelsächsischer Einwanderer. Man war sich schon lange darüber im Klaren, dass das Englische, ungeachtet einiger lateinischer Hinzufügungen, die vor allem von den Normannen übernommen wurden, im Grunde eine germanische Sprache ist. Doch in dieser Zeit fanden viktorianische Philologen auch heraus, dass so gut wie jeder englische Ortsname bis hin zum kleinsten Bach oder Hügel angelsächsische und nicht keltische oder lateinische Wurzeln hat. Als dann auch noch die archäologische Forschung, die in dieser Zeit ihre erste Blüte erlebte, die ins 5. Jahrhundert zu datierende Ankunft einer neuen materiellen Kultur nachwies, deren Wurzeln im nicht-römischen nördlichen Europa lagen, schien nur eine Schlussfolgerung möglich. Die römische Zivilisation in Britannien war durch Horden von Angelsachsen von der anderen Seite der Nordsee zerstört worden, welche die romanisierten Kelten umgebracht oder nach Wales, Cornwall oder in die Bretagne abgedrängt hatten. Ganz so schlimm wie im nachrömischen Britannien kam es andernorts zwar nicht, aber anscheinend folgte die Entwicklung im größten Teil des ehemaligen westlichen Imperiums am Ende des 5. Jahrhunderts einem ähnlichen Drehbuch. Überall wurde die römische imperiale Herrschaft durch eingewanderte Königshäuser ersetzt, was eine Periode einläutete, die für einen vermeintlichen kulturellen und wirtschaftlichen Niedergang im großen Stil berüchtigt ist. Die sogenannten dunklen Jahrhunderte. Der erste Brexit. Neue archäologische und genetische Untersuchungen haben jedoch die These, eine massenhafte angelsächsische Einwanderung habe die römische Zivilisation demografisch überwältigt, grundlegend in Frage gestellt. Zwar wanderten im 5. Jahrhundert prozentual gesehen wahrscheinlich etwas mehr Menschen nach Britannien ein als in andere Gebiete des ehemaligen römischen Westens, aber Zahlen waren nicht das eigentliche Problem. Bis in die 1950er Jahre galt die römische Zivilisation in Britannien als eine dünne Schicht auf einer immer noch weitgehend wilden Landschaft mit einer geringen Bevölkerung. Für einen bedeutenden Historiker jener Zeit war die angelsächsische Übernahme weniger ein Kampf zwischen Einwanderern und Einheimischen als vielmehr eine Angelegenheit von Mann gegen Baum. Damit konnte man sich viel leichter vorstellen, wie eine kleine, disparate einheimische Bevölkerung von den einfallenden Angelsachsen wortwörtlich an den Rand gedrängt wurde. Die Forschungen der letzten Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass das auf einer fundamentalen Fehlannahme beruht. Durch immer mehr archäologische Surveys hatte sich die Anzahl bekannter Siedlungen aus der Römerzeit exponentiell vermehrt, weshalb man die spätrömische Bevölkerung Britanniens heute auf etwa 4 Millionen Menschen schätzt. Ein Höchststand, der erst 1000 Jahre später, am Vorabend des Schwarzen Todes im frühen 14. Jahrhundert, wieder erreicht werden sollte. Die Vorstellung, dass so viele Menschen in die westlichen Randgebiete Britanniens vertrieben worden sein könnten, ist absurd. Zu den Survey-Ergebnissen gesellten sich außergewöhnliche Fortschritte bei der Genanalyse. Einige Ergebnisse in diesem Bereich wurden von ultranationalistischen Kreisen begierig aufgegriffen und fehlinterpretiert. Um die Behauptung zu stützen, dass es so etwas wie eine genetisch identifizierbare englische Bevölkerung gab und gibt, die nun durch eine übermäßige Migration bedroht ist. Tatsächlich ist eine bestimmte Mutation des Y-Chromosoms bei modernen englischen Männern weit verbreitet. Und zwar bei 40-50% derjenigen, deren männliche Vorfahren bereits in England lebten, bevor die industrielle Revolution die Bevölkerung Großbritanniens und Europas in Bewegung setzte. Sie geht wahrscheinlich auf einen nordeuropäischen Bevölkerungscluster irgendwo auf der anderen Seite der Nordsee zurück. Daraus lässt sich aber keinesfalls schließen, dass die Bevölkerung in angelsächsischer Zeit zur Hälfte durch Einwanderer ersetzt wurde. Denn es lässt sich nicht bestimmen, wann die Mutation zum ersten Mal auftrat. Sie könnte daher von männlichen Kelten, Angelsachsen und Wikingern geteilt worden sein, die alle an verschiedenen Migrationswellen aus dem nördlichen Kontinentaleuropa nach Britannien beteiligt waren. Und selbst wenn diese Mutation als spezifisch angelsächsisches Merkmal identifiziert werden könnte, was nicht zu erwarten ist, sagt ihr Auftreten bei englischen Männern des 21. Jahrhunderts nichts über die Situation im 5. und 6. Jahrhundert aus. Die angelsächsischen Einwanderer wurden in dieser Zeit zur dominierenden Landbesitzergruppe Südbritanniens, was ihnen erhebliche Vorteile beim Zugang zu Nahrungsmitteln und anderen Formen des Wohlstands verschaffte. Wie Modellrechnungen zeigen, muss man diesen Einwanderern nur einen kleinen Vorteil bei der Weitergabe ihrer Gene zugestehen, den sie dank ihrer sozialen Stellung zweifellos hatten, und der derzeitige Anteil der Mutation ließe sich ohne weiteres mit einer männlichen Einwandererbevölkerung erreichen, die ursprünglich nur 5-10% der männlichen Gesamtbevölkerung ausmachte. Damit wäre der Anteil an Einwanderern in Britannien zwar immer noch größer als irgendwo sonst auf dem Kontinent. Goten und Vandalen dürften kaum mehr als 1% der jeweiligen Gesamtbevölkerung in den von ihnen besetzten Mittelmeerregionen ausgemacht haben. Aber das ändert nichts am Gesamtbild. So oder so gab es im 5. und 6. Jahrhundert nur relativ wenige angelsächsische Einwanderer, die mit der einheimischen Masse der romanisierten Briten interagierten. Außerdem hat die Genforschung gezeigt, dass es so etwas wie genetisch definierbare Engländer oder Franzosen oder Norweger schlicht nicht gibt. Die wirkliche Erklärung für den völligen Zusammenbruch der römischen Zivilisation in Britannien liegt nicht im Ausmaß der Einwanderung, sondern im Ausmaß der Aushandlungen zwischen Einheimischen und Migranten. Auf dem Kontinent gerieten insbesondere nach der gescheiterten gemeinsamen Militärexpedition des Oströmischen und Weströmischen Reiches gegen die Vandalen im Jahr 468 weite Teile des römischen Territoriums mit einem Schlag unter die Kontrolle der neuen, deutlich vergrößerten Verbände. Als Folge davon sahen sich westgotische, vandalische und später auch fränkische und ostgotische Herrscher gezwungen, mit den in den neu erworbenen Gebieten ansässigen römischen Landbesitzereliten zu verhandeln. Und diese hatten als Gruppe einiges an Verhandlungsmasse zu bieten. Eine eingespielte soziale Kontrolle über eine große Zahl landwirtschaftlicher Produzenten, gebrauchsfertige Machtideologien und Verwaltungsstrukturen, wie man sie nicht zuletzt für die Erhebung von Steuern benötigte. Das alles konnte dabei helfen, die hastig improvisierten neuen Staaten zu stabilisieren. Unter diesen Voraussetzungen handelten alle neuen kontinentalen Monarchien bereitwillig Versionen des gleichen Deals aus, was dazu führte, dass in vielen Gebieten südlich des Ärmelkanals die nachimperiale Gesellschaftsordnung noch zahlreiche römische Grundbesitzer umfasste, die untereinander wesentliche Elemente der römischen Zivilisation bewahrten. Mancherorts blieben sogar, zumindest kurz bis mittelfristig, römische Rechts- und Steuerstrukturen bestehen. Das Christentum und die lateinische Elitekultur überlebten als dauerhafte prägende Merkmale aller kontinentalen Nachfolgebereiche. Diese Aushandlungen mit den neuen Machthabern waren für die römischen Grundbesitzer immer mit Kosten verbunden, weshalb man daran zweifeln kann, dass sie wirklich freiwillig erfolgten. Die Könige der Nachfolgestaaten waren alle von ihren militärischen Gefolgschaften an die Macht gebracht worden. Deren wichtigere Mitglieder in allen Königreichen zusammen, werden es sicher einige tausend gewesen sein, erwarteten für die Kriege, in denen sie die neuen Königreiche gerade erst erkämpft hatten, reich entlohnt zu werden. Und diese militärischen Gefolgsmänner würden nicht zögern, ihre Führer zu ersetzen, wenn der Umfang ihrer Belohnung nicht ihren Erwartungen entsprechen sollte. Da Land die einzige ernstzunehmende Reform von verfügbarem Reichtum war, brauchten die Könige der Nachfolgestaaten ein umfangreiches Portfolio an Landgütern, um ihre Gefolgsleute zufriedenzustellen. Es gab zwar öffentliches Land, aber bei weitem nicht genug, um die Dimension der Nachfrage zu befriedigen. Also mussten in jedem Königreich römische Grundherren einen Teil ihres Besitzes abtreten. Je kleiner das Königreich, desto größer der Prozentsatz, galt als grundlegende Faustregel. Indem sie auf diese Weise einen Teil ihrer Landgüter opferten, konnten römische Landbesitzer auf dem Kontinent zumindest einen Teil ihres Vermögens bewahren und gleichzeitig gaben sie einen erheblichen Anteil ihrer Kultur an die barbarischen Eliten weiter, mit denen sie nun Seite an Seite lebten. Selbst die vandalischen Eroberer Nordafrikas, deren Name seit dem 18. Jahrhundert als Synonym für sinnlose Gewalt herhalten muss, lernten römische Villen und lateinische Verse schnell zu schätzen. Und ein gut geschulter lateinischer Dichter, der in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts von Norditalien ins Frankreich übersiedelte, fand mit seinen Versen an den Höfen der Chlodwig-Enkel bei Förderern fränkischer und römischer Abstammung gleichermaßen Anklang. Die Fähigkeiten der kontinentalen römischen Grundbesitzer, ihr eigenes Überleben auszuhandeln, stellte zumindest sicher, dass der nachrömische Westen lateinisch und christlich sein würde. In diesem Punkt unterscheidet sich die Geschichte Britanniens grundlegend von der des übrigen römischen Westens. Die barbarischen und angelsächsischen Migranten, die im 5. Jahrhundert in Britannien einwanderten, taten das unter völlig anderen Umständen als ihre Gruppen auf dem Kontinent. Diese hatten sich nicht freiwillig in Bewegung gesetzt, sondern drängten wegen des von den Hunnen verursachten exogenen Schocks auf römischem Boden. Dort mussten sie zudem mit einem weströmischen Staat konkurrieren, der bei ihrer Ankunft in den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts immer noch eine bedeutende Militärmacht darstellte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Britannien allerdings bereits teilweise von der römischen Zentralmacht gelöst und während der Störungen, die Radagaisus, Vandalen und Alanen sowie Alarichs Westgoten auf dem Kontinent verursachten, seine Unabhängigkeit erklärt. Diese Rebellion führte schließlich dazu, dass die in den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts noch zahlreich vorhandenen römischen Grundbesitzer Britanniens vollständig vom imperialen System abgeschnitten wurden. Das machte sie extrem verwundbar, doch wiederholte Appelle zur römischen Zentralmacht zurückzukehren, verhallten ungehört. Sie mussten jetzt ihre Verteidigungen gegen die Überfälle von Plünderern aus Schottland und Irland, die Britannien als leichte Beute sahen, selbst organisieren und begannen, angelsächsische Krieger von jenseits der Nordsee anzuwerben, um ihre noch verbliebenen Truppen zu verstärken. Die einzige glaubwürdige erzählende Quelle aus dieser Zeit berichtet, die Situation sei dann wirklich den Bach runtergegangen. Wahrscheinlich in den frühen 440er Jahren, als diese Söldner erkannten, dass sie nichts daran hinderte, das Land ihrer Auftraggeber selbst in Besitz zu nehmen. Nachdem sich das herumgesprochen hatte, kamen weitere Kriegerverbände vom Kontinent, um sich der Party anzuschließen. Als Folge davon begannen kleine Gruppen angelsächsischer Einwanderer unter unabhängigen Führern damit, sich Stück für Stück eigene Territorien anzueignen. In diesem Sinne repräsentierten die Angelsachsen eine Ausweitung des Prozesses, der bereits im 3. Jahrhundert die Übernahme kaiserlicher Besitztümer zwischen Rhein und Donau und im transsilvanischen Dakien durch mächtige Gruppen aus der Peripherie ermöglicht hatte. Das bedeutete auch, dass es im südlichen Britannien nie die Gelegenheit für groß angelegte Aushandlungen gab, wie sie auf dem Kontinent stattfanden. Und die unabhängigen Führer der angelsächsischen Kriegergruppen hatten keinen Grund, sich unter der Autorität eines Oberkönigs zusammenzuschließen, weil es keine römischen Armeen zu bekämpfen galt. Das setzte einen schleichenden Prozess in Gang, in dem die komplette römische Landbesitzerklasse mitsamt ihrer Kultur Villa für Villa hinweggefegt wurde. Als der letzte Hilferuf das weströmische Zentrum erreichte, hatte dieses gerade Nordafrika an die Vandalen verloren und stand deshalb bereits viel zu sehr unter Druck, um Ressourcen für bedrängte romano-britische Landbesitzer zu finden. Der eigentliche Grund für den Absturz der nachrömischen Zivilisation Britanniens in ganz und gar heidnische und lateinfreie dunkle Jahrhunderte war also nicht nur die barbarische Einwanderung, sondern die freiwillige Abtrennung Britanniens von der römischen Welt. Der erste Brexit. Migration und das Ende des Imperiums. Nur im Fall der Angelsachsen stimmten daher die Realitäten der römerzeitlichen Migration mit den traditionellen Erzählungen von der Überwältigung einer großen Zivilisation durch wilde Barbaren zumindest annähernd überein. Und selbst das Ergebnis im südlichen Britannien hatte Ursachen, die mit barbarischer Gewalt gar nichts zu tun hatten. Andernorts im römischen Westen, wo die Migration vor allem die indirekte Folge des von den Hunnen verursachten Chaos war und weniger ein räuberisches Eindringen, war der damit verbundene Prozess alles andere als gewaltfrei. Aber er führte zu verhandelten Lösungen, die wesentliche Merkmale der alten imperialen Kultur in die neue Weltordnung überführten. Auch wenn das nicht den gängigen Vorstellungen von barbarischen Invasionen entspricht, die heute so en vogue sind, können diese Migrationsmuster aus der Epoche des römischen Zusammenbruchs in anderer Weise dafür nutzbar gemacht werden, die aktuellen Migrationsprozesse im Umfeld des modernen Westens zu verstehen. Zunächst einmal müssen wir uns zwei unausweichliche Wesenszüge menschlicher Migration vergegenwärtigen. Erstens ist sie eine fest in unserer Spezies verankerte Überlebensstrategie. Seitdem Menschen das erste Mal Afrika verlassen und andere Kontinente besiedelt haben, sind sie auf der Suche nach reicheren Jagdgründen oder besserem Ackerland immer weitergezogen. Auch wenn sie diese nicht immer fanden, ermöglichte eine erweiterte Gehirnkapazität der Menschheit, Kleidung, Werkzeuge und Techniken zur Nahrungsmittelverarbeitung zu nutzen, um die physische, evolutionäre Anpassung zu umgehen und in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen auf dem gesamten Planeten zu gedeihen. Eine eindeutige Schlussfolgerung aus der vergleichenden Migrationsforschung ist daher, dass es immer Bevölkerungsverschiebungen von ärmeren in reichere Gebiete geben wird, solange Transportmöglichkeiten und Informationen verfügbar sind und politische Strukturen keine zusätzlichen Hindernisse errichten. Aber zweitens ist Migration niemals ein schmerzloser Prozess. Für die meisten Migranten ist es eine große emotionale Belastung, die Familie und Heimat zu verlassen, um in fremde neue Welten aufzubrechen, gar nicht zu reden von den Unsicherheiten und Gefahren, die damit einhergehen. Man denke nur an die getöteten und versklavten Barbaren der spätrömischen Zeit oder die toten Kinder an den europäischen Stränden unserer Tage. Migration war und ist immer mit hohen Risiken und Leid verbunden. Vor diesem allgemeinen, von Chancen, Notwendigkeiten und Schwierigkeiten geprägten Hintergrund generieren die Lebenszyklen von Imperien in der Regel einige recht spezifische Bewegungsmuster. Wie wir gesehen haben, sorgen sie in ihren Expansionsphasen ganz bewusst für Bedingungen, die Migrationsprozesse zum Vorteil des imperialen Zentrums erleichtern. Neue wirtschaftliche Möglichkeiten, ein sicheres Umfeld und Transportwege, ja sogar eine migrationsfördernde Politik. Indem die Migranten ihre eigene Lage verbessern, sichern sie zugleich die Strukturen des Imperiums. Als das Römische Reich entstand, verkaufte Italien viele Menschen ins Ausland, die dabei halfen, die neuen Provinzen des Imperiums zu entwickeln. Aber diese Provinzen zogen auch Arbeitskräfte von jenseits der Grenzen an, sowohl durch freiwillige als auch durch unfreiwillige Mechanismen. Im Fall des modernen Westens war der Export von Kolonisten aus den Kernbereichen während der Expansionsära im Prinzip ähnlich, aber in der Praxis wesentlich dramatischer. Das lag daran, dass das Zeitalter der westlichen und imperialen Expansion mit einem außergewöhnlichen demografischen Wandel zusammenfiel. Als medizinischer Fortschritt und ernährungstechnische Verbesserungen zu einer rasanten Erhöhung der Geburtenraten in Europa führten, wo nun für einen singulären historischen Moment erstaunliche 25% der Weltbevölkerung lebten. In diesem demografischen Kontext war es weniger notwendig, Arbeitskräfte von außerhalb der Grenzen des Systems in die neuen Provinzen des Imperiums zu holen, auch wenn man das noch machte, um weniger begehrte Arbeiten erledigen zu lassen, wie das entsetzliche Phänomen der Sklaverei verdeutlicht. Seit 1945 hat sich dieses Muster jedoch umgekehrt. Ehemalige Kolonialmächte wie Großbritannien, Frankreich und die Niederlande öffneten ihre Tore für Migranten aus ihren früheren Kolonien. Andere Staaten, die keine Imperien besessen oder diese wie Deutschland frühzeitig verloren hatten, holten sich Gastarbeiter ins Land, die nach dem Ende ihres Arbeitslebens in ihre Heimatländer, im Fall Deutschlands häufig die Türkei, zurückkehren sollten. Verständlicherweise blieben diese Gäste häufig, weil sie mittlerweile Familien hatten, die sich heimisch fühlten, ganz zu schweigen von den Fußballnationalmannschaften, die ihre besten Spieler nicht verlieren wollten. Unterdessen mussten Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien, die für ihren Arbeitskräftemarkt immer schon auf Zuwanderer angewiesen waren, feststellen, dass ihre traditionellen europäischen Quellen versiegten und setzten verstärkt auf Immigranten aus Entwicklungsländern. Auf den ersten Blick und mit dem Bild des barbaren Einfalls der spätrömischen Zeit im Kopf könnte man aufgrund dieser Muster versucht sein, eine Wellenmetapher zu verwenden, um die Beziehung zwischen Imperium und Migration zu beschreiben und zu meinen, dass diese Welle während der Aufstiegsphase eines Imperiums nach außen fließt, bevor sie wieder nach innen schwappt, wenn der Niedergang des Imperiums beginnt. Sichtweisen wie diese sind in rechtsextremen Diskursen einiger westlicher Länder weit verbreitet. Sie kontrastieren die Ausbreitung der europäischen Kultur über den Globus in den Tagen des Imperiums, die sie als eine unproblematisch gute Sache betrachten, mit angeblichen aktuellen Tendenzen zum White Genocide, einem angeblichen Völkermord an den Weißen in alten Kolonialgebieten wie Südafrika und Rhodesien. Sie warnen sogar in höchst dramatischen Erklärungen vor einem möglichen Austausch der Weißen im Westen, wenn die Barbaren von heute den Vormarsch des Westens in seinen ehemaligen Kolonien erst rückgängig gemacht haben und den Kampf dann zunehmend in die alten Kernländer des Imperiums verlagern. Die Parallelen zwischen den brandschatzenden Vandalen und den Trümmern, die der Islamische Staat in weiten Teilen der Wiege der westeurasischen Zivilisation in Syrak und im Irak hinterlassen hat, sind scheinbar unausweichlich. Die Einwanderer von heute gelten als das moderne Äquivalent der Barbaren vor den Toren. Lässt man sie herein, sind Wohlstandseinbußen, der Verlust des kulturellen Zusammenhalts, das Aufflammen von Gewalt und schließlich sogar ein vollständiger Bevölkerungsaustausch unvermeidlich. Aber auch wenn sie an den unzufriedenen Rändern verschiedener westlicher Wählerschaften an Zugkraft gewinnt, so beruht diese Art von Metapher auf einer falschen Gleichung. Selbst wenn man ihre äußerst fragwürdigen Werturteile beiseite lässt, die sich hinter solchen Ansichten verbergen, sind moderne Bevölkerungsströme das Ergebnis einer grundsätzlich anderen Beziehung von Migration und Imperium als beim Untergang des Römischen Reiches. Mitte des 20. Jahrhunderts neigte sich die europäische Bevölkerungsexplosion ihrem Ende zu. Der wachsende Wohlstand des Westens machte es nach 1945 zunehmend möglich, staatliche Wohlfahrtssysteme mit großzügigen Renten und Krankenversicherungen zu finanzieren. Auch die Menschen wurden deutlich wohlhabender. In dem Vierteljahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs das Pro-Kopf-Einkommen in den westlichen Ländern durchschnittlich um 4-6% pro Jahr, was eine Verdoppelung der Einkommen etwa alle 10 Jahre bedeutete. Während die wirtschaftliche Unsicherheit abnahm, schrumpften auch die Familiengrößen entsprechend. Man brauchte nicht mehr möglichst viele Kinder, die sich um einen im Alter kümmerten, wenn der Staat diese Aufgabe genauso gut übernehmen konnte, insbesondere wenn man auch noch mit einer privaten Rentenversicherung vorgesorgt hatte. Man konnte jetzt auch damit rechnen, dass die allermeisten Kinder auch tatsächlich überleben würden. Nach dem Babyboom der Nachkriegszeit, der noch einmal einen kurzfristigen Aufschwung brachte, setzten die Geburtenraten im Westen daher wieder ihren langfristigen Rückgang fort. Die zweite Phase des sogenannten Fertilitätsübergangs war in vollem Gange. Seit dem Krieg hat sich die durchschnittliche Kinderzahl pro Haushalt in den Vereinigten Staaten halbiert. In den Industrieländern der OECD werden heute nur noch in Island und Israel genügend Kinder geboren, um das bestehende Bevölkerungsniveau aufrechtzuerhalten. Die Ersatzrate liegt in der Regel bei etwa 2,1 Kindern pro Frau. In allen anderen Ländern schrumpft die einheimische Bevölkerung, in Italien, Deutschland, Ungarn und Japan sogar dramatisch. Angesichts drastisch sinkender Geburtenraten verloren die meisten europäischen Länder nicht nur ihre frühere Rolle als wichtige Lieferanten von Bevölkerungsüberschüssen für die Weltwirtschaft, sondern hatten zunehmend sogar Mühe, ihren eigenen Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Die offensichtliche Quelle für zusätzlichen Nachschub war die sich entwickelnde Welt der alten imperialen Peripherie, wo es in den Jahrzehnten nach 1945, verursacht durch den gleichen medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Fortschritt, schließlich ebenfalls zu der Art von starkem Bevölkerungswachstum gekommen war, die Europa im späten 19. Jahrhundert erlebt hatte. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nur noch in den Entwicklungsländern ein großes Reservoir an überschüssigen Arbeitskräften, und der Westen reagierte entsprechend. Damit brechen vermeintliche Analogien zwischen modernen Migrationsströmen in den Westen und den sogenannten Barbareneinfällen der spätrömischen Zeit in sich zusammen. Die Wanderungsbewegungen während des späten 4. und frühen 5. Jahrhunderts wurden durch einen exogenen Schock in Form der Hunnenexpansion ausgelöst. Der Prozess, der sich in der Folge auf römischem Boden abspielte, wurde wesentlich von den Migranten selbst geprägt, die sich zu immer größeren Verbänden zusammenschlossen. Dieser gesamte Migrationsprozess lag sowohl in seinen Ursprüngen als auch in seiner späteren Entwicklung außerhalb der römischen Kontrolle. Der Großteil der modernen Migration in den Westen wurde und wird dagegen von aufnehmenden Staaten auf der Suche nach Arbeitskräften kontrolliert. Selbst in den einwanderungsstarken USA machen illegal Zugewanderte weniger als 5% der Gesamtbevölkerung aus. Daher beruht ein Großteil des Diskurses rechter Politiker, wenn Nigel Farage auf dem Ärmelkanal nach Booten von Migranten Ausschau hält, Boris Johnson den Untergang des Römischen Reiches als Warnung vor unkontrollierter Zuwanderung in der Gegenwart beschwört oder Pat Buchanan illegal Eingewanderte mit den Goten vergleicht, auf einer falschen Gleichsetzung. Ein in prekären Verhältnissen lebender Einwanderer, der ohne gültige Papiere in den heutigen Vereinigten Staaten schuftet, hat rein gar nichts mit einem Vandalenkrieger gemeinsam, der in Nordafrika das gute römische Leben genoss. Ein amerikanischer Illegaler lebt in der ständigen Angst, die Einwanderungsbehörde könnte ihn aufspüren. Die Kinder dieser Menschen sind stigmatisiert und leiden oft unter chronischen Angstzuständen, weil sie fürchten müssen, von ihren abgeschobenen Eltern getrennt zu werden. Obwohl es um den körperlichen und geistigen Gesundheitszustand illegal Eingewanderter und ihrer Familien in aller Regel also sehr viel schlechter bestellt ist, als dies bei den Einheimischen der Fall ist, haben sie nur einen sehr beschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und selbst dort, wo er vorhanden ist, verzichten sie häufig darauf, um nicht geoutet zu werden. So gern man über die Barbaren vor den Toren schwadroniert, ähnelt die heutige Situation nicht im geringsten dem massenhaften Eindringen organisierter Kriegerverbände ins Römische Reich. Nachdem Ungarn kürzlich ein Gesetz verabschiedet hat, das es den Behörden erlaubt, Asylsuchende ohne ordentliches Verfahren über die Grenze abzuschieben, ist die Zahl der Einwanderer um über 75% gesunken. Das spätrömische Reich hätte nur davon träumen können, die barbarischen Invasionen einfach per Gesetz zu stoppen. Noch grundlegender ist, dass die Beziehung zwischen Migration und Wohlstand in der Antike und in der Moderne völlig unterschiedlich ist. Die organisierte Masseneinwanderung der spätrömischen Zeit ging zwangsläufig zu Lasten anderer. Wandernde Goten, Vandalen, Angelsachsen und andere hatten es auf einen Anteil an der Hauptquelle des Reichtums, Land, abgesehen. Und das konnten sie nur bekommen, wenn sie es seinen bisherigen Besitzern ganz, in Britannien oder teilweise auf dem Kontinent, wegnahmen. Dies hatte außerdem zur Folge, dass die Steuerbasis der zentralen Kontrolle so stark entzogen wurde, dass der imperiale Staat zusammenbrach. Moderne Volkswirtschaften hingegen können auf eine Weise wachsen, die in früheren Epochen noch nicht möglich war, so dass der Wohlstand für neue Bürger nicht auf Kosten der Alteingesessenen gehen muss. Aus genau diesem Grund haben die westlichen Regierungen nach 1945 Einwanderung ja gefördert. Angesichts des herrschenden Arbeitskräftemangels gelangten sie zu der Überzeugung, dass Einwanderung ihre wirtschaftliche und steuerliche Basis insgesamt erweitern konnte. Im Großen und Ganzen hat sich diese Einschätzung als richtig erwiesen, auch wenn neuere Forschungen über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Einwanderung ein nuancierteres Bild zeichnen und sensibler für die ungleichmäßigen Auswirkungen sind als frühere Lobeshymnen auf die uneingeschränkten Vorteile von Einwanderung. Unter gleichen Bedingungen haben die wohlhabenderen Teile der westlichen Gesellschaft in der Regel tendenziell stärker von der Ankunft der Einwanderer profitiert als die traditionelle Arbeiterklasse. Ein Angebot an zugewanderten Arbeitskräften drückt die Löhne, die auf einem stärker eingeschränkten Arbeitsmarkt steigen würden. Es gibt heute auch ein größeres Bewusstsein für die Art von Maßnahmen, von der Qualifizierung bis zum Sprachunterricht, die erforderlich sind, um Migranten eine erfolgreiche Teilnahme an der Wirtschaft des Aufnahmelands zu ermöglichen. Aber selbst wenn man all dies berücksichtigt, zeigt die Forschung im Allgemeinen, dass die Einwanderung entgegen der Behauptung einiger westlicher Politiker einen Nettogewinn für die Gesamtwirtschaft darstellt. Eine Mainstream-Studie des IWF schätzt zum Beispiel, dass jede Zunahme der Einwandererbevölkerung um 1% im Durchschnitt zu einem langfristigen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2% führt. Und auch wenn einwanderungsfeindliche Politiker ihre Position manchmal mit dem Argument verteidigen, sie seien nicht gegen Einwanderer an sich, sondern nur gegen schlechte Einwanderer, womit sie illegale oder ungelernte Einwanderer meinen, obschon das häufig aufs Gleiche hinausläuft, bringen selbst ungelernte Einwanderer mehr wirtschaftlichen Nutzen als Kosten. In den Vereinigten Staaten etwa ist der Anteil illegal Eingewanderter an den Erwerbstätigen höher als bei der Gesamtbevölkerung, was darauf hindeutet, dass eine unverhältnismäßig hohe Zahl von ihnen in produzierenden Betrieben aktiv ist. Seit 1945 spielen Einwanderer also eine maßgebliche Rolle bei der Aufrechterhaltung dessen, was von der wirtschaftlichen Dynamik des Westens noch übrig geblieben ist. Aber auch damit ist der Beitrag von Zuwanderern zum Leben im sich wandelnden Westen noch immer nicht ausreichend gewürdigt. Auf eine andere, direktere Art und Weise erhalten sie heute die Menschen im Westen am Leben. Um das zu verstehen, müssen wir uns die langfristigen Folgen des gestiegenen Wohlstands im Westen und des Fertilitätsübergangs für die durchschnittliche Familiengröße vergegenwärtigen. Der beispiellose Wohlstand, der den Westen nach 1945 flutete, führte schnell zu einem Paradox. Er beschleunigte den Übergang zu kleineren Familien und verstärkte den Rückgang der Geburtenraten, während gleichzeitig die durchschnittliche Lebenserwartung dramatisch anstieg. Nach dem Krieg wurden Amerikaner im Durchschnitt 67 Jahre alt. Heute sind es 79 Jahre. Aber diese Verbesserung verblasst im Vergleich zu Italien, wo die Lebenserwartung im selben Zeitraum von 60 auf 83 anstieg, während der durchschnittliche Japaner seine damalige Lebenserwartung von 52 Jahren um sage und schreibe 32 Jahre erhöhte. All das ist in vielerlei Hinsicht eine wunderbare Leistung. Ein längeres und gesünderes Leben in Wohlstand und mit mehr Freizeit ist sehr zu empfehlen. Der wirtschaftliche Nachteil daran ist allerdings, dass der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung sinkt. Im Jahr 1960 war jeder 10. Japaner ein Rentner. Heute ist es etwa jeder 3. In den Vereinigten Staaten und Großbritannien ist der Anstieg nicht ganz so dramatisch, von ebenfalls 10% auf etwa 15% bzw. 18%, aber immer noch beträchtlich. Dadurch hat sich das Verhältnis zwischen aktiven Arbeitnehmern und wirtschaftlich abhängigen Personen massiv verändert. Im Jahr 1960 unterstützte jeder erwerbstätige Japaner noch eine weitere Person, in der Mehrzahl Kinder, die bald ins Berufsleben eintreten würden. Heute muss jeder Erwerbstätige 2 Personen unterstützen, von denen sich die meisten im Ruhestand befinden. Der Wohlstand und seine Auswirkungen haben im Westen also große Lücken in die Reihen der Erwerbstätigen gerissen, die zumeist durch Zuwanderung geschlossen werden. In einigen Wirtschaftsbereichen ist diese Abhängigkeit besonders groß geworden. Mit der längeren Lebenserwartung hat sich auch die Häufigkeit chronischer Alterskrankheiten wie Diabetes, Arthritis, Parkinson oder Demenz erhöht. In Großbritannien hat Nigel Farage mit der Behauptung Karriere gemacht, die steigenden Kosten des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS seien auf eine Überbeanspruchung durch Einwanderer zurückzuführen. Er hat insofern recht, als die britischen Krankenhäuser tatsächlich voller Ausländer sind. Nur handelt es sich bei den meisten von ihnen um medizinisches Fachpersonal. Über ein Drittel der Ärzte des NHS kommt aus dem Ausland, was etwa dem OECD-Durchschnitt entspricht. Den Preis dafür zahlen wieder einmal die Entwicklungsländer. Ein Fünftel der Ärzte, die ihren Abschluss an afrikanischen Universitäten machen, arbeitet schließlich im westlichen Ausland. Es ist nicht die Zuwanderung von Ausländern, die den westlichen Wohlfahrtsstaat gefährdet, sondern die Folgen des eigenen Wohlstands, der die Lebenserwartung und den abhängigen Quotienten massiv erhöht hat. Ärzte und Krankenschwestern aus dem Ausland haben nicht nur viele öffentliche Gesundheitssysteme, wie etwa in Australien und Kanada, vor dem Zusammenbruch bewahrt, sondern auch einen Großteil der Ausbildungskosten für medizinisches Personal in andere Länder verlagert. Damit sparen westliche Steuerzahler gewaltige Summen, denn die Ausbildung jedes einzelnen Arztes kostet über $300.000. Nimmt man noch die Kurzzeit- und Langzeitmigranten hinzu, die in verschiedensten Bereichen der Wirtschaft unabkömmlich sind, von der Obsternte bis hin zur Leitung von Unternehmen, kann man auch überschätzen, welche wirtschaftliche Bedeutung der Migration dabei zukommt, den Lebensstil aufrechtzuerhalten, an den wir uns im Westen gewöhnt haben. Daher stehen die westlichen Regierungen aktuell und in absehbarer Zukunft in Bezug auf die Migration vor einer völlig anderen Kosten-Nutzen-Rechnung als ihre spätrömischen Vorgänger. Baut eine Mauer. Zahlreiche westliche Wähler stehen der Zuwanderung mittlerweile ablehnend gegenüber. Sie sorgen sich um ihre Arbeitsplätze, ihr Einkommen und ihren kulturellen Zusammenhalt. Und diese Ängste werden geschürt durch chaotische Zustände in den Flüchtlingslagern an den Grenzen und gelegentliche islamistische Terroranschläge in westlichen Städten. Diese Antipathie hat sich als stark genug erwiesen, um einige bemerkenswerte Wahlerfolge zu erzielen. Den Brexit, den von Donald Trump und der rechtsextremen AfD in Deutschland von Viktor Orban und anderen. Deshalb beginnen selbst gemäßigte Politiker nach Wegen zu suchen, die Abhängigkeit ihrer Länder von ausländischen Arbeitern zu verringern. In einer Zeit der Überalterung der Bevölkerung und des Anstiegs des abhängigen Quotienten wird allerdings jede wesentliche Verringerung der Zuwanderung zwangsläufig Folgen für den wirtschaftlichen Wohlstand haben. Nachdem der Brexit die Migration aus Europa eingeschränkt hatte, erlebte Großbritannien einen chronischen Arbeitskräftemangel, der zu höheren Kosten und einem schlechteren Waren- und Dienstleistungsangebot führte, wie viele Menschen, die ihr Haus renovieren wollten oder am Flughafen auf ihr Gepäck warteten, nur allzu schnell feststellen mussten. An einem Ende des Spektrums möglicher politischer Entscheidungen könnten westliche Länder schlicht beschließen, der Zuwanderung einen Riegel vorzuschieben, um den soziopolitischen und kulturellen Status quo zu erhalten. Das moderne Japan ist im Wesentlichen diesen Weg gegangen und hat der Einwanderung enge Grenzen gesetzt, indem es Arbeitsmigranten sehr schwer macht, einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu erhalten oder ihre Familien nach Japan zu holen. Doch der Preis dafür ist hoch. Japans Wirtschaftswachstum kam Anfang der 1990er Jahre weitgehend zum Erliegen und ist seither nicht wieder in Schwung gekommen. Während die Bevölkerung altert und die Anforderungen an die öffentlichen Dienstleistungen immer größer werden. Die äußerst restriktive Einwanderungspolitik ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Zahl der japanischen Rentner, die von der erwerbstätigen Bevölkerung unterstützt werden, weit über das in anderen Industrieländern übliche Maß hinaus gestiegen ist, sodass heute bei einem Anteil von 30% der Bevölkerung im Ruhestand mehr als die Hälfte jedes Yen, der durch Steuern eingenommen wird, für Sozialausgaben verbraucht wird. Dies erfordert, dass die Regierung hohe Kredite aufnimmt, um alles andere zu bezahlen, von den Gehältern der Lehrer bis zur Müllabfuhr. Ein absoluter Migrationsstopp scheint also ein Patentrezept für den absoluten wirtschaftlichen Niedergang zu sein, ebenso wie Experimente, bei denen die Altenpflege von Robotern übernommen wird. Japans berühmter sozialer Zusammenhalt und die niedrige Kriminalitätsrate zeigen, dass dieses Modell auch Vorteile hat, aber es hat einen hohen Preis. Sogar Japan hat vor kurzem damit begonnen, Arbeitskräfte für seine Pflegeheime ins Land zu holen und rechtliche Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Einwanderer eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten können. Eine zweite, gewöhnlich häufiger bevorzugte politische Option besteht deshalb darin, die Zuwanderung in einem größeren, aber immer noch engen Rahmen zu erlauben und dabei, wenn möglich, Herkunftsländer mit einem ähnlichen ethnischen und kulturellen Profil wie das aufnehmende Land zu bevorzugen. Daher rührt Donald Trumps berüchtigte Bevorzugung von Migranten aus Norwegen gegenüber solchen aus afrikanischen Dreckslochländern. Auf eine nennenswerte Migration aus den anderen Industrieländern zu setzen, ist jedoch unrealistisch, da praktisch alle OECD-Länder mit dem gleichen Fertilitätsübergang zu tun haben. Und die Unterschiede in den ökonomischen Perspektiven sind ohnehin nicht mehr groß genug, um Migranten in großer Zahl dazu zu bewegen, die kulturellen und persönlichen Kosten einer Auswanderung auf sich zu nehmen. Realistisch betrachtet kann Migration in nennenswertem Umfang nur aus solchen Teilen der Peripherie erfolgen, die sich noch in der ersten Phase des Fertilitätsübergangs befinden, in der die Kindersterblichkeit zwar schon gesunken ist, die Familiengrößen sich aber noch nicht nach unten angepasst haben. Ein anderer Lösungsansatz konzentriert sich auf sogenannte bedarfsorientierte Migrationsregelungen, bei denen die Industrieländer nur sorgfältig geprüfte Einwanderer zulassen, um dem Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen entgegenzuwirken. Ein politischer Schritt, der angeblich weder die Löhne drückt noch die Sozialsysteme belastet. Einige nationalistische Politiker nutzen diese Idee, um die Zuwanderung generell zu reduzieren, aber jede pragmatisch angewandte Version dieser Politik würde die Gesamtmigration überhaupt nicht reduzieren. Würde Großbritannien ein System wie das kanadische oder australische anwenden, das auf wirtschaftlichem Pragmatismus beruht, müsste es sogar mehr Einwanderer aufnehmen. Kanada, das eine ziemlich selektive Einwanderungspolitik betreibt, lässt jährlich etwa 1% seiner Gesamtbevölkerung ins Land. Übertragen auf Großbritannien mit seiner doppelt so hohen Bevölkerungszahl würde das 650.000 Einwanderer pro Jahr bedeuten. Außerdem hat der Fokus auf systemrelevante Beschäftigte, deren allgemeine Bedeutung während der Covid-Krise so deutlich wurde, gezeigt, dass viele unverzichtbare Arbeitskräfte gar nicht hochqualifiziert sind und dennoch aus dem Ausland kommen. Eine selektive Einwanderungspolitik, die auf einer rationalen Bewertung und nicht auf dem Schüren von Wählängsten beruht, muss daher auch einen möglichen Mangel an ungelernten Arbeitskräften angemessen berücksichtigen. Dieser Punkt wurde kürzlich durch eine Tatsache unterstrichen, dass die britische Regierung nach jahrelanger Verteufelung osteuropäischer Migranten dazu gezwungen war, um deren Rückkehr zu betteln, nachdem sie auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie alle nach Hause gegangen waren und die britische Ernte auf den Feldern verfault war. Der Versuch, den Arbeitskräftemangel und ungünstige Abhängigenquotienten auf vernünftige Weise zu lösen, dürfte daher nicht das Ergebnis haben, das viele Brexit-Befürworter im Sinn hatten, als sie für die Rückkehr zur Selbstbestimmung votierten. Der Austritt aus der EU mag die Zuwanderung aus Mittel- und Osteuropa verlangsamen, aber diese dürfte zu gegebener Zeit durch gleichwertige oder größere Ströme aus weniger entwickelten Teilen Afrikas, Asiens oder Südamerikas ersetzt werden. Auch wenn die großen Barbareneinfälle der spätrömischen Zeit nicht als Analogie für die gegenwärtige Einwanderung in den modernen Westen taugen, können sie dennoch als Kontrast herangezogen werden, um zu verstehen, warum sie damit nicht vergleichbar sind. Im spätrömischen Kaiserreich kam es zu einer besonderen Form der Migration, die sich schnell zu einem bewaffneten Kampf um die Kontrolle über einen bestimmten Bestand an Grundbesitz ausweitete. In krassem Gegensatz dazu hat die Einwanderung in den Westen seit 1945 den aufnehmenden Ländern wirtschaftlich wesentlich mehr Gewinne als Verluste gebracht, und der Gesamtnutzen hat sich mit der Alterung der einheimischen westlichen Bevölkerung und dem Anstieg der abhängigen Quotienten noch erhöht. Wie Japan können sich Länder aus kulturellen und politischen Gründen dennoch für eine restriktive Einwanderungspolitik entscheiden, aber strenge Einwanderungskontrollen werden vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und einer stagnierenden Produktivität längerfristig zu einer Senkung des allgemeinen Lebensstandards führen. Migration hat ihren Preis. Sowohl für die Einwanderer, die aufnehmenden Gesellschaften und die Herkunftsländer. Aber zumindest Politiker müssen sehr viel ehrlicher werden, was die Kosten-Nutzen-Rechnungen der verschiedenen Migrationspolitiken betrifft. Und dabei könnte es nicht schaden, zumindest ab und zu einen Blick auf die größte Migrationsgeschichte der Moderne zu werfen. Seit den letzten 100 Jahren findet tatsächlich auf dem Planeten die größte Massenmigration aller Zeiten statt. Aber nur ein kleiner Teil davon ging in den Westen. Die Bürger der Entwicklungsländer haben ihre ländlichen Siedlungsgebiete in unfassbar großen Zahlen verlassen, die selbst die größten Barbareneinfälle der Antike im Ausmaß weit übertreffen. Aber die überwältigende Mehrheit hat es dabei in nahegelegene Städte an Küsten und Flüssen verschlagen. Dadurch haben sich ehemalige koloniale Außenposten wie Shenzhen, Sao Paulo, Lagos, Mumbai und hunderte andere Städte innerhalb weniger Jahrzehnte in gigantische Metropolen verwandelt. Diese von den Grenzen des Westens tausende Kilometer weit entfernten Wanderungsbewegungen und nicht die Ankunft einiger dringend benötigter Arbeitskräfte im alternden Westen stellen die wirkliche migrationsbedingte Herausforderung für den Wohlstand und den globalen Einfluss des Westens dar. 7. Macht und Peripherie. Nach seiner triumphalen Rede zur Lage der Nation und dem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren deutete alles darauf hin, dass 1999 ein großartiges Jahr für Bill Clinton werden würde. Die Wirtschaft boomte, der Aktienmarkt florierte und er selbst befand sich in einem Umfragehoch. Den passenden Abschluss sollte die Ende November beginnende Welthandelskonferenz in Seattle bilden, wo er als Gastgeber den weltweiten Erfolg des westlichen Staats- und Wirtschaftsmodells feiern konnte. Nach 1945 hatten westliche Regierungen auf der Grundlage des Bretton Woods-Systems ein halbes Jahrhundert lang die Abläufe des Welthandels bestimmt. Üblicherweise lief es so, dass eine Handvoll reicher Länder innerhalb des GATT und seiner Nachfolgeorganisation WTO eine Vereinbarung aushandelte und anschließend alle anderen vor vollendete Tatsachen stellte. 1999 forderten die Entwicklungsländer schon lange mehr Mitspracherechte und die Möglichkeit, auch Themen zur Sprache zu bringen, denen sich die Vereinigten Staaten verweigerten. An erster Stelle die pauschale Weigerung der Industrieländer, ihre Agrarmärkte zu öffnen. Zu Clintons Pech lief genau auf diesem Gipfel die Sache aus dem Ruder. Am Eröffnungstag legten schwere Proteste, an denen sich Gewerkschaften, Umweltschützer und andere Aktivistengruppen beteiligten, Seattle lahm. Gleichzeitig stellte sich eine Allianz aus Entwicklungsländern unter der Führung einiger Schwergewichte wie Indien und Mexiko gegen Clintons Versuche, ein Abkommen durchzudrücken, das ihre Forderungen wieder einmal ignorierte. Viele dieser Länder litten noch unter den Sparmaßnahmen, die ihnen Amerika als Bedingung für seine Hilfe während der Finanzkrise von 1997-98 auferlegt hatte. Während die Proteste wüteten, verhängte die Polizei den Ausnahmezustand, die Nationalgarde rückte in die Stadt ein und die Diskussionen in den Konferenzsälen kamen zum Erliegen. Der Gipfel endete, ohne dass eine Einigung erzielt werden konnte. Statt eine Invasion zu starten, hatte die moderne Peripherie die Diplomatie genutzt, um dem amerikanisch geführten westlichen Imperium einen Warnschuss vor den Bug zu setzen. Zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte der Handelsgespräche war das imperiale Zentrum ausgebremst worden. Was hatte sich geändert? Globalisierung. Auch wenn der weltweite Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg in erster Linie dem Lebensstandard der westlichen Länder zugute kam, steigerte er auch die Nachfrage nach Rohstoffen und Grundprodukten, die in weniger entwickelten Volkswirtschaften der alten europäischen Kolonien produziert wurden. Das daraus resultierende Wirtschaftswachstum verhinderte nicht, dass die meisten Länder der Dritten Welt relativ gesehen noch weit hinter den Westen zurückfielen, weil die meisten der neuen Staaten protektonische, nach innen gerichtete Entwicklungsstrategien übernahmen, die darauf abzielten, durch lokale Produktion die westlichen Industriegüter zu ersetzen, die in der Kolonialzeit importiert worden waren. Diese Strategien, mit denen die politische durch die wirtschaftliche Unabhängigkeit gestärkt werden sollte, hatten den paradoxen Effekt, dass sie die Unterentwicklung in der postkolonialen Peripherie zementierten. Weil die lokalen Industrien weiterhin auf westliche Technologien und Maschinen angewiesen waren, schrieb diese Strategie ungewollt die gleichen alten Wirtschaftsmuster fest. Den Export von Primärgütern, von Lebensmitteln bis hin zu Rohstoffen, die in westlichen Fabriken verwendet werden und die Verwendung der Einnahmen zum Kauf von Industriegütern aus dem Westen. In den 1970er Jahren lief die Nachkriegsordnung langsam auf Grund. Die boomende Nachfrage nach ihren Rohstoffen und der Aufbau eigener Industrien führte in den neu entstehenden Staaten oftmals zu einem rasanten Wirtschaftswachstum. Doch irgendwann stieß das Modell der importsubstituierenden Industrialisierung auf seine natürlichen Grenzen. Nachdem die einheimischen Märkte gesättigt waren, blieb den neuen Industrien nichts anderes übrig, als es dem Primärgütersektor gleichzutun und sich ebenfalls auf den Export zu verlegen. Aber viele Fabriken verfügten nur über gebrauchte oder veraltete Maschinen aus dem Westen, und mussten deshalb um ihre Konkurrenzfähigkeit auf den Weltmärkten kämpfen, ohne dass sie über neue Technologien und frisches Kapital verfügten, um diese erwerben zu können. Auch im Westen ließ der Nachkriegsboom nach. Ende der 1960er Jahre stieg die seit 1945 ruhende Inflation an. Bevor sie im Zuge der beiden Ölkrisen in den 1970er Jahren auf erschreckend hohe zweistellige Werte anstieg. Die erdölexportierenden Länder der Peripherie hatten sich angesichts sinkender Ölpreise in der OPEC zusammengeschlossen, um Fördermengen und Preise zu kontrollieren, was 1973 zu einer Vervierfachung des Ölpreises führte und viel mehr Geld aus den westlichen Staaten abfließen ließ. Gleichzeitig begannen im Westen das Wachstum der Produktivitätsraten und der relative Erwerbstätigenanteil zu sinken. Beide Entwicklungen resultierten in einem Aufwärtsdruck auf die Arbeitskosten. Das Ergebnis war eine Stagflation, ein Albtraumszenario aus geringem Wachstum und hoher Inflation, das führende westliche Politiker der 1970er wie Premierminister James Callaghan und Präsident Jimmy Carter um den Schlaf brachte. Anfang der 1980er Jahre rutschten die westlichen Volkswirtschaften sogar in die Rezession. Die Preise stiegen monatlich und die Hypothekenzinsen kletterten auf annähernd 20%. Die Menschen im Westen verdienten weniger, mussten aber mehr ausgeben, was es ihren Regierungen immer schwerer machte, die Wohlfahrtsprogramme zu finanzieren. Nach einer Reihe gescheiterter Initiativen, staatlicher Subventionen und unwirksamer Verstaatlichungen tastete sich eine kritische Masse westlicher Politiker an eine radikalere Lösung heran, die ein sich abzeichnender Konsens unter sogenannten neoliberalen Ökonomen wie Milton Friedman und Friedrich Hayek anbot. Sie schlugen vor, das vorherrschende keynesianische Wirtschaftsmodell aufzugeben und die öffentlichen Ausgaben zu kürzen. An seine Stelle sollte ein hypermarktwirtschaftlicher Ansatz treten, der Unternehmen ermutigen sollte, die Welt zu übernehmen. Der technologische Fortschritt seit dem Krieg hatte die Produktion buchstäblich erleichtert und die Auswirkungen langer Handelswege auf die Preise minimiert. In früheren Industrieepochen waren Fabriken zumeist in der Nähe ihrer Hauptrohstoffquellen und ihrer wichtigsten Märkte angesiedelt, um Transportkosten zu reduzieren. Doch mit der Miniaturisierung von Bauteilen und dem Aufkommen von Kunststoffen konnte man viel mehr Wert in eine einzige Sendung packen. Man denke nur an die Fernsehgeräte aus der Mitte des Jahrhunderts, Ungetüme aus Holz, Metall und Glas. Auch die Versandkosten fielen dank der Erfindung des Containers. Die großen Stahlkisten wurden am Ursprungsort gefüllt und blieben bis zur Ankunft am Bestimmungsort versiegelt. Deshalb hatte man nicht nur weniger Schwund. Da die Waren nicht von Hand umgeschlagen wurden, konnte nichts vom Wagen fallen. Es waren auch sehr viel weniger Arbeitskräfte in den Prozess eingebunden. Wo zuvor eine Heerschar von Schauerleuten eingesetzt wurde, die LKWs, Züge und Schiffe be- und entladen hatten, genügte nun ein einziger Kranführer, um die Container von einem Transportmittel auf das nächste zu hieven. Schließlich machten es neue Kommunikationstechnologien, angefangen beim Faxgerät bis hin zum Internet, möglich, die Arbeit ausländischer Lieferanten in Echtzeit zu überwachen, was es den Unternehmen erlaubte, immer mehr Tätigkeiten an immer weiter entfernte Standorte zu verlagern. Bevor die Unternehmen diese neuen technologischen Möglichkeiten in vollem Umfang nutzen konnten, mussten sie zunächst eine Reihe von Hindernissen und Regeln beseitigen, die ihre Auslandsgeschäfte erschwerten. Ab Ende der 1970er Jahre, beginnend mit den Amtsantritten von Margaret Thatcher und Ronald Reagan, fingen westliche Regierungen an, Kapitalverkehrskontrollen abzuschaffen, die den grenzüberschreitenden Geldfluss regulierten, und die Steuern zu senken. Gleichzeitig übten sie diplomatischen und finanziellen Druck auf die Entwicklungsländer aus, ihre Märkte für den Außenhandel und ausländische Investitionen zu öffnen. Die Unterstützungsprogramme der Weltbank und des IWF wurden nun an sogenannte Konditionalitätsklauseln geknüpft. Um Finanzhilfen zu erhalten, mussten die Regierungen der Empfängerländer Handelsschranken abbauen, staatliche Unternehmen privatisieren oder Marktregulierungen aufheben und ihre eigenen Volkswirtschaften ausländischen Unternehmen und Investoren zugänglich machen. Damit rannte der Westen offene Türen ein. In der globalen Peripherie suchten Regierungen nach neuen Wegen, um den Bedarf ihrer wachsenden Bevölkerungen an Arbeitsplätzen, Wohnungen und Dienstleistungen zu decken, nachdem die Möglichkeiten der Importsubstitution an ihre Grenzen gestoßen waren. Mittlerweile war auch das Selbstbewusstsein, einer einheimischen Unternehmerklasse gewachsen, die sich zu Anfang noch darauf verlassen hatte, von ihren Regierungen vor ausländischer Konkurrenz geschützt zu werden. Familien wie Indiens Tatars, die ihre Unternehmen in den 1950er und 1960er Jahren im Schutz des Staates aufgebaut hatten, waren nun bereit, sich auf der Weltbühne zu behaupten. Sie wollten vor allem an Devisen gelangen, mit günstigeren Lieferanten ins Geschäft kommen und neue Märkte erschließen, was alles einen Abbau öffentlicher Kontrollen erforderte. Die Wirtschaftselite fand Verbündete für diese Neuausrichtungen in den Korridoren der Macht unter Politikern, die neue Anhänger gewinnen wollten, und unter Beamten, die scharf darauf waren, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Von Mexiko bis Mosambik hatte eine Generation der Unabhängigkeit eine professionalisierte und technokratische Beamtenelite hervorgebracht, die oftmals an westlichen Universitäten ausgebildet und bereit waren, mit neuen Methoden des Wirtschaftsmanagements zu experimentieren, die eine deutlich weniger direkte staatliche Kontrolle über die Allokation von Ressourcen vorsahen. Sie hatten auch ein beeindruckendes Vorbild. Angesichts der sowjetischen Bedrohung und eines nach der kommunistischen Übernahme Kontinentalchinas im Jahr 1949 aufstrebenden kommunistischen Blocks hatte der Westen unter Führung Amerikas nach dem Krieg versucht, ein regionales Gegengewicht zu schaffen. Dazu nutzte man die Handelspolitik, um das Wirtschaftswachstum Japans und der vier Tigerstaaten Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong, damals eine von China an Großbritannien verpachtete Kronkolonie, zu fördern. Aus politischen Gründen wurde diesen Staaten gestattet, unfaire Handelspraktiken anzuwenden, sodass sie ihre eigenen Industrien vor der Konkurrenz westlicher Importe schützen konnten, während man ihnen gleichzeitig einen vergleichsweise ungehinderten Zugang zu den westlichen Märkten gewährte. Diese Staaten lehnten das Modell einer importsubstituierenden Industrialisierung ab und verfolgten als sogenannte Entwicklungsstaaten einen Wachstumsansatz. Sie förderten einige wichtige Exportindustrien wie den Automobilbau und die Elektronikbranche, öffneten aber auch andere Bereiche ihrer Volkswirtschaften für Importe. Die Ergebnisse waren spektakulär. Streckenweise verdoppelte sich das Volumen der südkoreanischen Wirtschaft alle 6 Jahre. Man vergisst leicht, dass der kommunistische Norden bis Anfang der 1970er Jahre der reichere der beiden koreanischen Staaten war. Dies machte die westlichen Länder glücklich, da sie über wachsende Absatzmärkte verfügten, ganz zu schweigen von befreundeten Bevölkerungen, die sich über den neu gewonnenen Wohlstand freuten. Der Boden für ein freundliches Einvernehmen war bereitet. Die westlichen Regierungen waren willens, ihr Kapital auf die Welt loszulassen, und ihre Pendants in den Entwicklungsländern waren bereit, es ausländischen, häufig westlichen Unternehmen zu erleichtern, ihre Arbeitskräfte für die Endmontage von importierten Einzelteilen für den Reexport zu nutzen. Das geschah entweder durch die Gründung von Tochtergesellschaften vor Ort oder die Vergabe von Aufträgen an einheimische Unternehmer wie die Tatars. Die letzte Zutat für die darauffolgende wirtschaftliche Explosion war das Phänomen, mit der wir das vorhergehende Kapitel abgeschlossen haben: die größte Völkerwanderung, welche die Welt je gesehen hat. In den Jahrzehnten nach 1945 hatten sich viele Großstädte in der Peripherie mit einer Flut von Landflüchtlingen gefüllt, die auf der Suche nach den Verheißungen der Unabhängigkeit waren. In einem Ausmaß, das den entsprechenden Migrationsstrom in den Westen völlig in den Schatten stellte, waren daher bereits viele der Städte der sich entwickelnden Welt, vor allem an den Küsten, schon mit Migranten aus ländlichen Regionen überschwemmt, als die Wellen der Globalisierung anrollten. Sie hatten nach Arbeit in den aufstrebenden Industriesektoren ihrer Länder gesucht, aber weil die importsubstituierende Industrialisierung nur in begrenztem Maße Arbeitsplätze geschaffen hatte, waren nur wenige erfolgreich gewesen. Allerdings erhielten die Neuankömmlinge oder zumindest ihre Kinder in aller Regel eine elementare Ausbildung, denn die postkolonialen Regierungen investierten massiv in die Einrichtung von Schulen und Universitäten. Als der Westen deregulierte, gab es für seine Firmen in den Entwicklungsländern nicht nur einen riesigen Pool an Arbeitskräften, die lesen und schreiben konnten und über Basiskenntnisse in vielen Bereichen verfügten, sie arbeiteten auch für einen Bruchteil dessen, was ihre westlichen Kollegen verlangten. Die gleiche Arbeit wurde manchmal für ein 50stel der Lohnkosten im Westen erledigt. Die neoliberale Globalisierung der Reagan-Thatcher-Ära öffnete diesen Arbeitsmarkt für westliche Unternehmen. Diese begannen arbeitsintensive Tätigkeiten wie die Herstellung von Textilien oder Autoteilen in die dritte Welt zu verlagern, während die höher qualifizierten Arbeitsplätze für Designer, Ingenieure und Manager im eigenen Land blieben. Mit der Zeit wurde die neoliberale Weltanschauung auch über ihre ursprünglichen Anhänger in den konservativen Parteien des Westens hinaus interessant und fand auch große Akzeptanz in der Linken. Sei es in Form von Bill Clintons und Tony Blairs Drittem Weg oder Gerhard Schröders Neuer Mitte, der Hartz-Reformen, die Arbeitssuchende zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch Leistungskürzungen zur Annahme von Beschäftigungen ermutigen sollten, oder in der jüngeren Vergangenheit in Form von Emmanuel Macrons Reformprogramm mit seinen Steuersenkungen und Änderungen im Arbeitsrecht. Der Keynesianismus wurde als dominierende Wirtschaftsdoktrin des Westens verdrängt. Anstelle des wohlwollenden Staates, der mit seiner lenkenden Wirtschaftspolitik für prosperierende Unternehmen und Bürgerschaften sorgt, sollte alles dem freien Markt überlassen werden, bei dem aufgeklärtes Selbstinteresse zu sozialverträglichen Ergebnissen führen würde. Ein Schlüsselelement des neoliberalen Modells war ein erneuerter Fokus auf das Bildungswesen, denn wer im Westen durch den Niedergang aller Industriezweige arbeitslos geworden war, sollte einfach neue Fähigkeiten erwerben, die auf dem Arbeitsmarkt nun eher gefragt waren. Das Klischee vom Bergmann, der zum Programmierer umschult. Und da sich die meisten Entwicklungsländer bis Anfang der 1990er Jahre geöffnet hatten, war der gesamte industrielle Prozess, der die Vorherrschaft des Westens begründet hatte, einem rasanten Wandel auf globaler Ebene unterworfen. Weil private westliche Investoren, darunter auch große institutionelle Akteure wie die riesigen in der Nachkriegszeit entstandenen Pensionsfonds, dringend höhere Renditen brauchten, damit sie die Versprechen an ihre Kunden einlösen konnten, stellten sie eifrig das nötige Kapital zur Verfügung, um den Prozess voranzutreiben. Kurzfristig hatten diese revolutionären Maßnahmen den gewünschten Effekt. Denn die Unternehmensgewinne im Westen stiegen wieder und damit auch die Aktienwerte und Steuereinnahmen. Das wiederum gestattete es westlichen Regierungen, das Niveau ihrer Sozialausgaben beizubehalten und es sogar zu erhöhen, wenn sie dies wollten. Die Liberalisierung des Handels und die Auslagerung der Produktion ermöglichte es Politikern, die um Lohnerhöhungen kämpften, zumindest die Inflation niedrig zu halten, da nun jeder billige asiatische Importe anstelle von teuren einheimischen Produkten kaufen konnte. Die den modernen globalen Handelsmustern zugrunde liegenden wirtschaftlichen Berechnungen hatten sich zum Spiegelbild ihrer antiken römischen Vorgänger entwickelt. In der römischen Welt waren Transportkosten alles und Arbeitskräfte billig, sodass Waren so nah wie möglich am Ort ihres Verbrauchs hergestellt wurden. Im Zeitalter der Globalisierung dagegen spielten Transportkosten nur noch eine untergeordnete Rolle, wegen der riesigen computergesteuerten Containerschiffe mit ihren winzigen Besatzungen. Dafür waren die Arbeitskosten alles, sodass die Waren dort hergestellt wurden, wo Arbeitskräfte billig waren, um anschließend in den Rest der Welt verschifft zu werden. In ihren früheren Jahren und besonders in den 1990ern schienen alle von dieser neuen internationalen Ordnung zu profitieren. Die dritte Welt blühte auf und die westlichen Aktienmärkte erreichten Rekordhöhen. Nicht alle Gesellschaften in der Peripherie profitierten von dieser Entwicklung. In manchen Fällen setzte sich die Gier der Politiker durch. Der Reichtum von Zaire, heute die Demokratische Republik Kongo, wurde über 30 Jahre lang von seinem diktatorisch regierenden Präsidenten Mobutu Sese Seko ausgeplündert. Und Venezuela unter Nicolas Maduro liefert der Welt ein Lehrstück dafür, wie man Wirtschaftspolitik nicht machen sollte, indem man das Wachstum dämpft und die Inflation in die Höhe treibt, was zu chronischen Engpässen führt. Selbst in den Ländern, die unter besserer Führung standen, traten an die Stelle des für die Epoche der importsubstituierenden Industrialisierung typischen Paternalismus rasch wettbewerbsorientiertere Sozialsysteme, in denen die Menschen zunehmend selbst sehen mussten, wo sie blieben. Dennoch kam es dort, wo Entwicklungsländer positiv auf die neuen Möglichkeiten reagierten, in der Regel zu einem beschleunigten Wirtschaftswachstum, das neue Geschäftsfelder und Arbeitsplätze erschuf. Während man lange davon ausgegangen war, dass das langsamere Wachstum der Peripherie ein chronischer Zustand sei und dass diese Gesellschaften für immer ärmer bleiben würden als die ihrer alten imperialen Herren, zeichnete sich nun ein neues Bild ab. Wie sich herausstellte, war das Wachstum der Peripherie nur deshalb langsamer gewesen, weil es dort erst später einsetzte. In den 1980er und 1990er Jahren wurde das Außenhandelsvolumen vieler Entwicklungsländer immer größer. In Ländern wie Südkorea und Indien war der Anstieg dramatisch. Und in den am schnellsten wachsenden Gesellschaften waren die Gewinne ausreichend breit verteilt, um eine neue Mittelschicht aus globalen Verbrauchern entstehen zu lassen. Unter der Oberfläche veränderte allerdings der zunehmende Wohlstand der Peripherie schon den Kurs der Dominanz des Westens in ganz ähnlicher Weise wie das langfristige Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum im nördlichen Europa, das das alte Machtgleichgewicht untergraben hatte, das dem Aufstieg Roms zugrunde lag. In den ersten Jahrhunderten vor und nach Christi Geburt reichten die Ressourcen des Mittelmeerraums den Römern noch, um große Gebiete im nördlichen Europa zu erobern. Die sich entwickelnden Ressourcen des Nordens ermöglichten es der imperialen Peripherie jedoch, sich zunächst gegen die Vorherrschaft des Zentrums zu wehren und dann von einem neuen Standort aus den Mittelmeerraum selbst zu beherrschen. In ähnlicher Weise war das Bretton Woods-System, auch wenn es mit dem viel schnelleren Tempo der industriellen statt der landwirtschaftlichen Entwicklung arbeitete, das den westlichen Interessen nach 1945 so gut gedient hatte, in einer Zeit beispielloser amerikanischer Stärke geschaffen worden. Doch nach 1980 begann das neue wirtschaftliche Gewicht der Peripherie, das bestehende Machtgleichgewicht auf subtile, aber bedeutende Weise zu verändern. Mehrere Entwicklungsländer, darunter Indien, Brasilien, Pakistan und Mexiko, fingen an, sich effektiver zu positionieren, um auf internationalen Treffen mehr Einfluss auszuüben und Allianzen zu bilden. Sie waren nicht nur fähiger und engagierter, bessere Bedingungen für sich und andere Entwicklungsländer zu erreichen, sondern verfügten nun auch in zunehmendem Maße über wichtige Verhandlungsmasse, den Zugang zu ihren Märkten, den die westlichen Länder so heiß begehrten. Angesichts dieser Entwicklungen war es nur eine Frage der Zeit, bis die Regierungen der Entwicklungsländer ihre wachsende Wirtschaftskraft und Regierungserfahrung in mehr Einfluss ummünzten. An jenem Herbstnachmittag 1999 versammelten sich in den Straßen von Seattle zahlreiche westliche Gruppierungen, um gegen die ihrer Meinung nach bestehenden Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten der neoliberalen Globalisierung in ihren eigenen Gesellschaften zu protestieren. Das eigentliche Geschehen fand jedoch drinnen statt, im Konferenzzentrum. Während draußen Tränengasschwaden durch die Straßen zogen, brachte drinnen ein von den Hinterzimmerdeals der Amerikaner verprelltes Bündnis aus Entwicklungsländern den WTO-Gipfel zum Platzen, indem es weitere Verhandlungen verweigerte. Als der Gipfel zwei Jahre später in Doha wieder aufgenommen wurde, setzte dasselbe Bündnis eine ganz andere Tagesordnung durch, die den Problemen der Entwicklungsländer weit mehr Aufmerksamkeit schenkte. Die Weltordnung, die 1945 geschaffen worden war, um die westliche Vorherrschaft in einem Zeitalter der formalen Dekolonialisierung zu bewahren, hatte einen tödlichen Schlag erlitten. Doch wie schon im alten Rom war eine aufmüpfige innere Peripherie gar nicht das größte Problem des Westens. In der Vergangenheit veränderte der Aufstieg des Nordens im ersten Jahrtausend die Machtverhältnisse in Europa irreversibel und sorgte dafür, dass ein mittelmeerbasiertes Imperium auf lange Sicht lebensfähig war. Das Eindringen der Angelsachsen im südlichen Britannien und die Ausbreitung der Franken westlich des Rheins waren, wie wir gesehen haben, nur Teilaspekte beim letztendlichen Zusammenbruch des Römischen Reiches. Wesentlich wichtiger war der Druck der Hunnen aus der äußeren Peripherie, der zur Entstehung neuer Bündnisse auf römischem Boden führte. In ähnlicher Weise untergrub die Globalisierung zwar die in Bretton Woods geschaffene Nachkriegsordnung, aber eine geostrategische Revolution war sie nicht. Während die Globalisierung die Volkswirtschaften der inneren Peripherie umgestaltete, entstand jedoch eine sehr viel größere Bedrohung für die Vorherrschaft des Westens in Gebieten, die bisher immer zur äußeren Peripherie des weltlichen imperialen Systems gehört hatten. Das China-Syndrom. Seit Beginn der Geschichtsschreibung lebte durchschnittlich jeder vierte Mensch des Planeten in China, das deshalb zum Aufstieg des Westens und seinem eigenen Niedergang nach 1800 stets die größte Volkswirtschaft der Welt gewesen war. Von westlichen Mächten immer wieder gedemütigt, versank das Kaiserreich in inneren Unruhen. Alle Versuche, es im späten 19. Jahrhundert nach dem Vorbild Japans zu reformieren und zu modernisieren, scheiterten an der Korruption mächtiger Interessengruppen. Infolgedessen hatte China die schmerzhafte Sonderrolle, dass seine Wirtschaft in dieser Zeit nicht nur im Vergleich zum aufstrebenden Westen zurückfiel, sondern insgesamt schrumpfte, sodass weite Teile der Bevölkerung verarmten. Als 1949 die kommunistische Revolution triumphierte, war das Reich der Mitte nur noch ein Schatten seines früheren Selbst. Durch Mao Zedongs folgende Versuche, eine in sich geschlossene, autarke Wirtschaft aufzubauen, geriet das Land nur noch weiter ins Hintertreffen. Bei seinem Tod im Jahr 1976 lag das chinesische Pro-Kopf-Einkommen bei etwa 200 US-Dollar pro Jahr, weniger als ein Vierzigstel des amerikanischen. In den vorhergehenden Jahrzehnten hatte China weitgehend unabhängig vom westlichen Wirtschaftsimperium der Nachkriegszeit agiert und war nur geringfügig in dessen ökonomische Strukturen eingebunden gewesen, sodass weniger als 10% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts auf den Außenhandel entfiel. Nach Maos Tod kam es zu dramatischen Veränderungen, auch wenn der Wandel zunächst kaum spürbar war. Nach einigen hektischen Wochen übernahm eine neue Gruppe von Reformern unter der Führung von Deng Xiaoping die Macht und verdrängte die sogenannte Viererbande, eine einflussreiche Gruppe vom linken Flügel der Kommunistischen Partei, der auch Maos Witwe Chiang Qing angehörte. Offiziell blieb China auf dem von Mao vorgegebenen Kurs, und sein Konterfei prangt bis heute auf dem Platz des himmlischen Friedens. Inoffiziell leitete Deng, wenn auch behutsam, eine Revolution ein, die 1978 mit Agrarreformen begann und immer mehr an Fahrt aufnahm, als die Regierung schrittweise den Industrie- und Handelssektor liberalisierte. In den 1990er Jahren hatte sich das Land auf der Weltbühne zurückgemeldet, und der Anteil des Außenhandels an seiner Wirtschaftsleistung hatte sich in nur 15 Jahren vervierfacht. Die chinesische Wirtschaft boomte und konnte sich mit den Glanzleistungen der vier Tigerstaaten messen. Im Jahr 2016 war der durchschnittliche Chinese 25 Mal so reich wie 40 Jahre zuvor, und das chinesische Pro-Kopf-Einkommen betrug mittlerweile über ein Viertel des amerikanischen, Tendenz steigend. Der 1976 noch vernachlässigenswerte Anteil Chinas an der weltweiten Industrieproduktion stieg kontinuierlich auf fast ein Viertel an. Und heute ist das Land die größte Volkswirtschaft der Welt. Oder wird es bald sein, je nachdem, welchen Maßstab man anlegt. Die weltgeschichtliche Bedeutung dieser außergewöhnlichen Zeitenwende ist kaum zu überschätzen. Die Folgen sind in ihrer Gänze noch gar nicht absehbar. Aber eine so revolutionäre Verschiebung im Ranking der Wirtschaftsmächte wird zwangsläufig parallel auch politische Konsequenzen haben. Zum ersten Mal hat es das moderne westliche Imperium mit einer wirklich gleichrangig konkurrierenden Supermacht zu tun. Die alte Sowjetunion verfügte nie über eine wirtschaftliche Schlagkraft, die ihren militärischen Ambitionen entsprochen hätte und war nicht in der Lage, ihren weltweiten Einfluss durch die wirtschaftliche Unterstützung von mehr als einer Handvoll überseeischer Klienten auszuweiten. Und trotz seiner aufgewärmten Rhetorik aus dem Kalten Krieg haben daran auch Wladimir Putins Versuche, Russlands alte Größe wiederherzustellen, viel geändert. Die russische Wirtschaft basiert nach wie vor weitgehend auf dem Verkauf von Öl und Gas, was sowieso schon auf lange Sicht riskant war, wenn die Welt sich sukzessive von fossilen Brennstoffen abwendet. Die wirtschaftliche Implosion, die durch die Verhängung westlicher Sanktionen nach Putins Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 ausgelöst wurde, hat deutlich gemacht, wie fragil und begrenzt die russische Wirtschaftsbasis ist. Die zum Teil beeindruckenden Erfolge des Landes bei der Unterminierung westlicher Demokratien hängen unterdessen zu einem Großteil von der Kooperationsbereitschaft westlicher Handlanger ab. Ganz gleich, ob es um die Veröffentlichung von E-Mails, die Finanzierung von politischen Destabilisierungskampagnen oder die Verbreitung von Fake News geht. Selbst Russlands vielgepriesene Militärmaschinerie entpuppte sich im Krieg gegen die viel kleinere Armee der Ukraine als schwerfällig, veraltet und oftmals unfähig. China bietet ein völlig anderes Bild. Sein Militär hat sich zwar noch nicht in größeren Konflikten beweisen müssen, aber der chinesische Anteil am Bruttoweltprodukt liegt derzeit bei 16%, im Vergleich zu 2% für Russland. Seiner autoritären Regierung ist es außerdem gelungen, sowohl den privaten Konsum als auch die öffentlichen Ausgaben, zum Beispiel im Sozialsektor, so weit einzuschränken, dass sie fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung für Neuinvestitionen aufwenden kann. Das ist ein ganz erstaunlicher Wert, der etwa doppelt, sogar dreimal im Falle eines Schlusslichts wie Großbritannien so hoch ist wie bei den meisten westlichen Staaten. Selbst die sparsamen Schweizer erreichen kaum ein Drittel. Das bedeutet auch, dass China viel Kapital übrig hat, um seine globale Machtbasis auszubauen. Bislang hat sich Chinas erneuerter Status als Supermacht verflochten mit der wirtschaftlichen Dynamik in weiten Teilen der sich entwickelnden Welt, meistens auf Gebieten der Softpower ausgedrückt. Das globale Finanzsystem wird zwar immer noch vom Westen dominiert, hängt aber zunehmend von Finanzströmen aus den Entwicklungsländern ab. Dabei haben sich Hongkong, Singapur, Shanghai und Dubai zu Bankzentren entwickelt, die es mit den alten Finanzmetropolen London, New York und Zürich aufnehmen können. Und während der Westen seine Entwicklungshilfebudgets kürzte, hat China dieses Vakuum gefüllt, indem es seine Auslandshilfen aufstockte, um viele neue Verbündete zu gewinnen. Man muss sich nur einmal die neuen Bürotürme, Einkaufszentren und Straßen ansehen, die mit chinesischer Hilfe in Städten wie Addis Abeba oder Lusaka entstanden sind, um zu erkennen, mit welcher Geschwindigkeit China seine Präsenz, besonders auf dem afrikanischen Kontinent, ausbaut. Als Folge davon hat eine Regierung nach der anderen Taiwan, die abtrünnige Provinz, in die sich die nationalistische Regierung unter Chiang Kai-shek zur Zeit der kommunistischen Revolution zurückgezogen hatte, aufgegeben und Peking und nicht Taipeh als die einzig wahre chinesische Regierung anerkannt. In jüngerer Zeit wird jedoch deutlich, dass China künftig wohl auch nicht vor einer härteren Gangart zurückschrecken dürfte. An die Stelle der alten Volksarmee aus Maos Zeit sind kleinere, spezialisiertere und mit modernster Technik ausgestattete Streitkräfte getreten. In den letzten Jahren hat China 2 Flugzeugträger gebaut, 4 weitere sind in Planung, mehrere militärische künstliche Inseln vor der eigenen Küste angelegt und eine Reihe von Militärstützpunkten in Asien und im Indischen Ozean errichtet. Parallel zu vermehrten Militärübungen vor Taiwan und einer verschärften Kontrolle über Hongkong nutzt China sein militärisches Potenzial, um seine Ansprüche in der Region zu unterstreichen. Das beunruhigt Chinas asiatische Nachbarländer und die Vereinigten Staaten, die ihren eigenen Einfluss in der Region schwinden sehen. Genau wie sein römischer Vorgänger im 3. Jahrhundert sieht sich das moderne westliche Imperium mit einer konkurrierenden Supermacht konfrontiert. Und auch wenn der Aufstieg Chinas den Supermachtstatus des Westens nicht, wie das sassanidische Persien, direkt untergräbt, stellt es diesen doch vor eine Reihe direkter und indirekter Herausforderungen, denen er sich früher oder später stellen muss. Nach dem Ende der Geschichte? Im Jahr 1992 proklamierte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama unter dem Eindruck des Berliner Mauerfalls das Ende der Geschichte. Die ideologische Evolution der Menschheit, so seine These, habe angesichts der weltweiten Vorherrschaft des westlichen Modells liberaler Demokratie ihren natürlichen Abschluss gefunden. Bald würden wir alle in liberal-demokratischen kapitalistischen Staaten leben. Schon damals klang das anmaßend. Heute wirkt es wie eine Wahnvorstellung. Die erstaunliche wirtschaftliche Entwicklung großer Teile der alten inneren Peripherie vor dem Hintergrund der dramatischen Binnenmigration der letzten Jahrzehnte und der kometenhafte Aufstieg Chinas von der äußeren Peripherie auf die Weltbühne machen deutlich, dass die globale Vorherrschaft des Westens vielleicht noch nicht umgestoßen, aber zum ersten Mal ernsthaft herausgefordert ist. Und es gibt nicht die geringste Chance, dass es sich dabei um kurzlebige Entwicklungen handelt. Auf der Liste der Superreichen tauchen inzwischen immer mehr Milliardäre aus dem globalen Süden auf. Und das ist kein Zufall. Denn viele Volkswirtschaften der Peripherie sind längst nicht mehr die ewigen Nachzügler von früher, sondern entwickeln sich mit einer Dynamik, die ihresgleichen sucht. Tatsächlich finden sich alle am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt allesamt in der ehemaligen Peripherie. Die Rückkehr Chinas an die Spitze der Weltwirtschaft ist ein Phänomen von allergrößter Bedeutung. Aber die umfassende Herausforderung für den Westen ist viel mehr als eine chinesische Geschichte. In den letzten Jahren hat das lange Zeit als träge, verschriene Wirtschaftswachstum Indiens das chinesische überholt. Und 6 der 15 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt liegen in Afrika. Afrika beschwört im Westen immer stereotype Bilder von Hunger und Krankheit, aber eine neue Ära des wirtschaftlichen Zusammenwachsens steht bevor. Die augenfällige Dynamik der Volkswirtschaften in China und vielen Entwicklungsländern löste gerade im Vergleich mit rückläufigen Wachstumsraten im Westen in letzter Zeit ernsthafte Diskussionen über die Schwächen der Demokratie und die vermeintliche Überlegenheit autoritärer Systeme aus. Auch wenn Autokraten ihre Nachteile haben mögen, so eine Denkrichtung, bringen sie doch etwas zustande. Und die unbeholfenen Reaktionen einiger westlicher Regierungen auf die Corona-Pandemie haben solche Meinungen nur noch bestärkt. Der größte Teil des neuen Reichtums wurde außerhalb des alten imperialen Kerns erwirtschaftet, sodass westliche Werte selbst bei manchen im Westen an Glanz verlieren. Tatsächlich ist der Westen aber immer noch für den Löwenanteil des Bruttoweltprodukts verantwortlich. Und in Ostasien haben gerade Demokratien wie Südkorea und Taiwan am erfolgreichsten auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie reagiert. Anstatt weiter Fukuyamas wenig überzeugenden Triumphalismus anzuhängen oder der aktuellen ebenso unkritischen Mode für Autokratien zu folgen, bietet uns die römische Geschichte einen alternativen Weg, darüber nachzudenken, was als nächstes geschehen könnte. Betrachtet man die verschiedenen Phasen der Beziehungen des Römischen Reiches zu seiner Umwelt, so ist man zunächst versucht zu glauben, dass das moderne westliche Imperium sich aktuell bis zu dem Stand entwickelt hat, den sein antikes Gegenstück im späteren 3. und im 4. Jahrhundert erreicht hatte. Es war die Zeit, als Persien wieder zu einer konkurrierenden Supermacht aufgestiegen war und die europäischen Peripherien auf dem Vormarsch waren. Das allein wäre schon herausfordernd genug. Doch bei näherer Betrachtung ähnelt die heutige Lage sogar eher der noch prekäreren Situation in den 420er Jahren, als sich die Verbände bereits auf römischem Boden festgesetzt hatten. Das liegt nicht daran, dass barbarische Einwanderer in steigender Zahl in den modernen Westen kämen. Heutige Einwanderer stützen im Allgemeinen eher die Volkswirtschaften und Gesellschaften der entwickelten Welt, als dass sie diese bedrohen würden. Die eigentliche Parallele liegt darin, dass wir uns noch einmal vor Augen führen, warum diese barbarischen, von Vertriebenen aus der inneren Peripherie geschaffenen Enklaven des 5. Jahrhunderts für das antike Rom ein solches Problem darstellten. Landwirtschaftliche Nutzflächen waren damals das wichtigste Mittel, um Wohlstand zu generieren. Die barbarischen Königreiche untergruben das imperiale System unmittelbar, indem sie einen erheblichen Prozentsatz am Gesamtbestand vermögenserzeugender Ressourcen seiner Kontrolle entzogen, sodass der römische Zentralstaat versuchen musste, seine Verpflichtungen gegenüber den Bürgern mit stark reduzierten Einkünften zu erfüllen. In der heutigen Situation hat die ehemals koloniale Peripherie gar keinen Grund, in die westlichen Kernländer einzufallen, weil der gleiche Gesamteffekt bereits dadurch erzeugt wird, dass die Kontrolle über einen erheblichen Teil der vermögenserzeugenden Ressourcen der modernen Welt auf die Peripherie übertragen wurde. In diesem Fall industrielle Produktionsmittel anstelle von agrarisch nutzbarem Land. Statt Armeen zu organisieren, haben die Staaten der modernen Peripherie Heerscharen von Arbeitern organisiert. In beiden Fällen erfolgten die Ressourcentransfers als Reaktion auf schwere Krisen. Aber gerade kurzfristige Antworten auf unmittelbar drängende Krisen haben häufig langfristige und unvorhergesehene Folgen. Im Fall von Rom waren die ersten Ansiedlungen in Spanien und Gallien während der 410er Jahre eine Möglichkeit, mit den Migranten umzugehen, die vom Aufstieg der Hunnen verdrängt worden waren. Die Ansiedlungen schufen machtvolle, periphere Einheiten auf römischem Boden. Aber zu diesem Zeitpunkt blieb der kaiserliche Herrschaftsapparat noch die mit Abstand stärkste Macht innerhalb des westlichen Imperiums. Als sich derartige Ansiedlungen in den 430er Jahren nach Nordafrika ausbreiteten, verschob sich das wirtschaftliche und damit das politische Kräfteverhältnis erheblich weiter zu Ungunsten des Zentrums. Dieser Prozess setzte sich fort, bis nach dem Scheitern des letzten Versuchs Konstantinopels den Westen im Jahr 468 durch die Zerstörung des Vandalenreichs in Nordafrika zu retten und aufstrebende Peripherien mit den Westgoten, Vandalen und Burgunden an der Spitze konnten die letzten Reste des Einflusses der Zentrale schnell überrennen, indem sie die Kontrolle über die letzten der ihr noch verbliebenen vermögenserzeugenden landwirtschaftlichen Nutzflächen übernahmen. Droht dem modernen Westen das gleiche Schicksal? Zu verschwinden, weil er die Kontrolle über eine kritische Masse seiner Produktionsmittel verloren hat? Der relative Niedergang des modernen Westens und die Bedrohung durch das wiedererstarkte China haben bereits zu zwei weitreichenden Reaktionen seitens westlicher Regierungen geführt, denen es schwerfällt, sich nicht nach dem Status quo ante oder zumindest etwas Ähnlichem zu sehnen. Die Trump-Administration versuchte, die Softpower Chinas zu untergraben, indem sie dem Land die wirtschaftlichen Flügel stutzte, eine Strategie, die sich in ihren Bemühungen um härtere Handelsabkommen offenbarte. Außerdem haben mehrere westliche Regierungen ihre militärische Präsenz verstärkt, um die aus ihrer Sicht zunehmende Abenteurerlust der Chinesen einzuhegen. Der britische Verteidigungsminister kündigte 2019 an, den neuen Flugzeugträger des Landes ins südchinesische Meer zu entsenden. Chinas wachsende Präsenz in seiner unmittelbaren Nachbarschaft rückt das Reich der Mitte gefährlich nahe an die amerikanische Einflusssphäre im Pazifik heran, was die Spannungen zwischen den Supermächten verschärfen wird. Pessimistische Stimmen haben sogar schon von einer drohenden Thukydides-Falle gewarnt. Nach dieser vermeintlichen Regel kommt es irgendwann zum Krieg, wenn eine im Niedergang befindliche Hegemonialmacht von einer aufstrebenden Macht verdrängt wird. So reizvoll diese Art von Säbelrasseln für einen Teil der westlichen Öffentlichkeit auch sein mag, gebracht hat es bislang kaum etwas. Die chinesische Regierung begegnete dem waghalsigen Vorstoß des britischen Verteidigungsministers mit dem unmissverständlichen Hinweis, dass man sich nicht mehr im 19. Jahrhundert befinde. Damals predigte Großbritannien das Evangelium des Freihandels, gerade weil es die Kanonenboote hatte, mit denen es die Öffnung des chinesischen Marktes für britische Industrialprodukte und indisches Opium erzwingen konnte. Heute braucht Großbritannien die Erlaubnis Pekings, um auf die chinesischen Märkte zu gelangen, und ihr Bestreben, nach dem Brexit ein Handelsabkommen mit China abzuschließen, veranlasste die britische Regierung schnell dazu, einen Rückzieher zu machen und auf die starken und konstruktiven Beziehungen zwischen den beiden Ländern anzustoßen und klarzustellen, dass der Flugzeugträger wenigstens in den nächsten Jahren nirgendwo hinfahren würde. Obwohl die Vereinigten Staaten viel mehr Gewicht haben als Großbritannien, ist nicht klar, was sie gewinnen könnten, wenn sie China herausforderten. Donald Trump versprach zwar, dass es gut und einfach sein werde, einen Handelskrieg mit China zu gewinnen, doch am Ende schadete die Auseinandersetzung mehr den USA. Der Präsident behauptete, dass die 218 verhängten Zölle, mit denen China zurück an den Verhandlungstisch gezwungen werden sollte, von chinesischen Unternehmen beglichen werden würden. Tatsächlich blieben die Amerikaner auf der Rechnung sitzen, die sie in Form von höheren Preisen, geringeren Exporten und schätzungsweise 300.000 Arbeitsplätzen bezahlten, die durch den Handelsstreit verloren gingen. Und während die amerikanische Industrieproduktion in dieser Zeit zurückging, ersetzte China die verminderten US-Exporte einfach durch Ausfuhren in andere Länder. Angesichts der engen Verflechtungen zwischen der amerikanischen und chinesischen Wirtschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet haben, würde jeder wirtschaftliche Schaden, den die USA ihrem Rivalen zufügen können, unweigerlich entsprechenden Kollateralschaden im eigenen Land erzeugen. Die wichtigste Lektion, die die römische Geschichte zu bieten hat, ist hier, dass eine offene Konfrontation mit einer konkurrierenden Supermacht kein guter Weg ist, um die Reste der eigenen Vormachtstellung in einer Zeit zu bewahren, in der andere Entwicklungen den Erhalt der eigenen globalen Macht bedrohen. Rom und Persien waren sich niemals grün. Man stritt sich um Grenzen, Handelsrouten und die Kontrolle über Klientelstaaten, und auch ihre Ideologien konkurrieren miteinander. Beide beanspruchten für sich, von jeweils unterschiedlichen allmächtigen Gottheiten unterstützt zu werden, was zu unvereinbaren Weltanschauungen führte. Nachdem jedoch gegen Ende des 3. Jahrhunderts klar geworden war, dass keiner von beiden stark genug war, um den anderen niederzuringen, beschränkten sich die Konflikte in der Regel auf eine Reihe von kurzen Auseinandersetzungen, die das Funktionieren beider Systeme nicht beeinträchtigten. Und als beide im späten 4. und im 5. Jahrhundert gleichzeitig von eindringenden Steppennomaden bedroht wurden, rauften sie sich sogar für eine Weile zusammen und agierten als Zwillingslichter am Firmament, wie es ein römischer Kaiser ausdrückte. All das, worüber man zuvor gestritten hatte, war in dieser Zeit kein Thema. Als die Nomadengefahr um das Jahr 500 wieder nachließ, kehrten Rom und Persien bald wieder zu ihren alten Konfrontationsmustern zurück. Der römische Kaiser Justinian, 527 bis 565, zeigte während einer Regierungszeit, die auch sonst von einem Hang zum militärischen Abenteurertum geprägt war, eine besondere Neigung zur Aggression. Er war sogar leidlich erfolgreich. Er errang trotz erheblicher Verluste genügend Siege, um behaupten zu können, Gott stehe ihm zur Seite. Aber langfristig setzte er damit eine Gewaltspirale in Gang, in der beide Reiche ihre frühere Zurückhaltung aufgaben und stattdessen höhere Ziele anstrebten. Das gipfelte in einem 25-jährigen verheerenden Krieg zu Beginn des 7. Jahrhunderts, von 603 bis 627, der schließlich in einem Patt und mit dem Bankrott beider Reiche endete. Das entstandene Machtvakuum nutzte die neu vereinte islamische arabische Welt sofort aus, um das politische Gesicht des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens für immer zu verändern. Das Perserreich wurde Anfang der 650er Jahre vollständig ausgelöscht und gewaltige Gebietsverluste degradierten das Oströmische Reich zur Regionalmacht. Die Erkenntnis hieraus ist einfach, aber heilsam. Die Macht Chinas wird sich nicht einfach in Luft auflösen und eine direkte Konfrontation, sei sie nun wirtschaftlicher oder politischer Natur, wäre sicher kontraproduktiv. Aufgrund der modernen Waffentechnik könnte ein Konflikt zwischen Supermächten nicht nur die Protagonisten, sondern den gesamten Planeten zerstören. Und selbst sehr viel begrenztere Formen anhaltender Konfrontation würden wahrscheinlich jede Möglichkeit der Zusammenarbeit angesichts einer Reihe dringender globaler Probleme untergraben, die ganz offensichtlich einen kooperativen Ansatz erfordern, nicht zuletzt Umweltverschmutzung, Bevölkerungswachstum, Seuchen und Klimawandel. Westliche Regierungen sollten deshalb genau überlegen, welche Schlachten sich wirklich lohnen und Peking nur dort entgegentreten, wo das chinesische Verhalten westliche Grundwerte oder eine stabile Weltordnung massiv bedroht, wie bei der Behandlung ethnischer Minderheiten, Verstößen gegen das Völkerrecht oder internationalen Verträgen. Hongkong spielt in dieser Diskussion eine große Rolle. Oder der zunehmenden Feindseligkeit gegenüber Taiwan. Und selbst dann sind harte Verhandlungen zu erwarten, da die Differenzen zwischen den beiden Seiten in einigen dieser Fragen für die Chinesen existenziell sind. Auch die Chinesen werden eine ihrer strategischsten Ressourcen nutzen müssen, die sie mit ihrem Verhalten vor kurzem eher untergraben haben. Ihre Bündnisse. Während die meisten westlichen Länder mächtigen militärischen und politischen Bündnissen angehören, handelt China allein. Länder mit unterschiedlichen Interessen diplomatisch zu koordinieren, ist niemals einfach, wird aber sicher mehr Früchte tragen als die Alleingänge, die in letzter Zeit in Trumps Amerika oder in Großbritannien nach dem Brexit bevorzugt wurden. Großbritanniens Austritt aus der EU zum Beispiel bedeutete, dass sich seine Strategie in Ermangelung eines besseren Wortes zur Modernisierung seiner Kommunikationsinfrastruktur mit billiger chinesischer Technologie als unvereinbar mit dem ebenso dringlichen Vorhaben erwies, sich bei einer US-Regierung Liebkind zu machen, mit der es ein Handelsabkommen abschließen wollte. Kleine und mittelgroße Mächte schwächen sich durch Alleingänge in der Regel selbst gegenüber denen mit der wirklichen Macht. Sehr viel effektiver ist die Art der gemeinsamen westlichen Antwort auf Putins Einmarsch in die Ukraine, als sich die westlichen Verbündeten schnell auf gemeinsame Standpunkte einigten, die zu umfangreicher Militärhilfe und anderer Art von Unterstützung für die Ukraine und zur Verhängung verheerender Sanktionen für die russische Wirtschaft führten. Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Macht, die sich in den letzten Jahrzehnten in der alten imperialen Peripherie aufgebaut hat, liegt es außerdem nahe zu versuchen, die bestehenden westlichen Bündnissysteme zu erweitern, indem man die vielen Entwicklungsländer, die zumindest nominell die demokratischen und freiheitlichen Strukturen des Westens teilen, wie Indien, Südafrika und Brasilien, einbezieht und auf diese Weise eine größere Koalition gleichberechtigter Staaten bildet. Manche dieser Staaten, vor allem Indien, haben ohnehin ihre eigenen Gründe, sich gegen eine ungebremste Expansion der chinesischen Macht abzusichern. Damit würde man zwar akzeptieren, die traditionelle westliche Vorherrschaft ein wenig zu beschneiden, aber dieser Ansatz bietet eine bessere Chance, die besten der westlichen Werte in einer postimperialen Welt zu bewahren. Der große Vorteil eines solchen Ansatzes bestünde heute darin, in internationalen Verhandlungen ein wirksameres Gegengewicht zu China aufzubauen. Wenn diese Strategie erfolgreich sein soll, erfordert sie allerdings mehr und nicht weniger Offenheit seitens der westlichen Länder und wahrscheinlich auch mehr Hilfsleistungen, um diese diplomatischen Vorhaben zu unterfüttern. Einer der Gründe, warum China sich so viele günstige Handelsabkommen und Investitionsmöglichkeiten in den Entwicklungsländern sichern konnte, liegt darin, dass das Land sehr viel bereitwilliger zeigt, großzügig zu sein als viele westliche Länder. Für ein erfolgversprechendes Engagement in der alten Peripherie müsste der Westen einen Weg beschreiten, der dem aktuellen politischen Diskurs zuwiderliefe. Derzeit neigt man eher zur Kürzung von Entwicklungshilfebudgets, um die Mittel im eigenen Land zu investieren oder eigene Exporteure zu begünstigen. Im Jahr 2020 beschloss die britische Regierung, sein Entwicklungshilfeministerium, das allseits als eines der effektivsten weltweit bewundert wurde, zu schließen und es dem chronisch überlasteten Außenministerium anzugliedern. Gleichzeitig hielt man am Weiterbau eines Flugzeugträgers fest. Die Entscheidung brachte wahrscheinlich ein paar Wählerstimmen für die Tories, aber global gesehen verzichtete Großbritannien damit auf eines seiner wirkvollsten Softpower-Instrumente, um eine Hardpower zu demonstrieren, die sich als Papiertiger entpuppte. Da man selbst nicht über geeignete Flugzeuge verfügte, wurde das Flugdeck des Trägers an die Amerikaner ausgeliehen. Es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Angesichts der zunehmend autoritären Tendenzen in vielen Demokratien der Dritten Welt werden westliche Politiker, die ihre Außenbeziehungen auf eine engagiertere Weise neu ausrichten wollen, wahrscheinlich vor einer weiteren Herausforderung stehen. Alle potenziellen Ziele für solche Annäherungsversuche haben gute historische Gründe dafür, den Motiven des Westens zu misstrauen, zum Beispiel mehrere Jahrhunderte ausbeuterischer Vorherrschaft. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs wurde in den westlichen Hauptstädten die Isolation Russlands in der Welt beschworen. Tatsächlich wird mehr als die Hälfte der Menschheit von Regierungen vertreten, die sich bei der Hauptabstimmung der UN-Vollversammlung zur Verurteilung Russlands enthalten haben. In Afrika sahen viele Menschen und Regierungen wenig Sinn darin, in einem Konflikt gegen ein Land Partei zu ergreifen, mit dem sie nicht in Streit liegen und das sie als frühere Sowjetunion bei ihren Unabhängigkeitsbestrebungen gegen eben jene Länder unterstützt hatte, die nun ihre Solidarität einforderten. Der gleiche historische Hintergrund erklärt zumindest zum Teil den Erfolg, den China beim Aufbau herzlicher Beziehungen zu vielen Entwicklungsländern hatte. Während China oft dafür kritisiert wird, dass es die Augen vor Menschenrechtsverletzungen in den Ländern verschließt, denen es Hilfe leistet, kommt sein erklärtes Bekenntnis zum Grundsatz der Nichteinmischung in vielen Entwicklungsländern, die sich noch an die koloniale Alternative des Westens erinnern, gut an. Dies gilt insbesondere, solange der Westen noch Staatsoberhäupter hervorbringt, die atemberaubende, um nicht zu sagen historisch völlig unwissende Aussagen machen wie: Afrika mag ein Schandfleck sein, aber es ist kein Schandfleck auf unserem Gewissen. Womit ein zukünftiger britischer Premierminister im Jahr 2002 offenbar andeuten wollte, das Hauptproblem des Kontinents bestehe darin, dass Großbritannien nicht mehr über ihn herrsche. Die meisten Afrikaner dagegen haben nicht vergessen, dass ihrer Unabhängigkeit Jahrhunderte der wirtschaftlichen Ausbeutung und politischen Unterdrückung seitens des Westens vorangingen. Das hilft zu erklären, warum das westliche Bündnis im Jahr 2022 bei seinen Bemühungen um die Isolierung Russlands in Afrika auf wenig Begeisterung stieß. Wo war die entsprechende Unterstützung, konnten Sie zu Recht fragen, als wir versucht haben, das südafrikanische Apartheidsregime zu isolieren. Wenn die Länder des Westens die chinesische Expansion in der globalen Peripherie eindämmen wollen, muss sich das westliche Narrativ ändern. Weg von der implizierten Entschlossenheit, die westliche Größe notfalls auch auf Kosten der Entwicklungsländer zu bewahren, hin zur Unterstützung dieser Länder bei der Verbesserung ihres allgemeinen Wohlstands und der Stärkung ihrer sozialen und staatlichen Strukturen. Das würde bedeuten, den kleinen Club des alten imperialen Kerns zu erweitern, um ein breiteres Spektrum von Stimmen in internationalen Organisationen und Verhandlungen einzubeziehen, und zwar zu wesentlich gleichberechtigteren Bedingungen als denen, die Clinton auf dem Gipfel von Seattle 1999 implizit angeboten hat. In der Tat könnten einige der Führer der Gipfelrebellen gute Kandidaten für eine Mitgliedschaft sein. Als Anführer und Koordinator dieses erweiterten und nicht mehr allein auf den Westen ausgerichteten Clubs demokratischer und rechtsstaatlicher Länder kommen nach wie vor nur die Vereinigten Staaten in Frage. Um eine derartige Rolle effektiv ausfüllen zu können, müssten sie allerdings ihre isolationistischen Tendenzen überwinden und sich den weitaus größeren Vorteilen einer internationalen Zusammenarbeit öffnen. Damit das geschehen und den amerikanischen Wählern schmackhaft gemacht werden kann, müssen sich natürlich auch die anderen Regierungen des alten westlichen Imperiums in angemessener Weise an diesem Projekt beteiligen. Wie die jüngsten Erfahrungen mit der NATO und der Europäischen Union zeigen, ganz zu schweigen von den kontroversen WTO-Verhandlungen seit dem Gipfel von Seattle, ist die Wahrung des Zusammenhalts im Zuge einer Erweiterung Eine Herausforderung, die ein hohes Maß an Diplomatie erfordert. Da die Diskussionen eine größere Anzahl von oft widerstreitenden Stimmen einbeziehen muss. Aber die Alternative, dass jeder Staat einen Alleingang unternimmt, würde die Entscheidungsfindung für jedes einzelne Land zwar leichter machen, aber auch bedeuten, dass diese Entscheidungen kaum Gewicht haben. Eine stärkere Beteiligung an einem breiteren internationalen Block, der offen dafür ist, die Bedürfnisse seiner erweiterten Mitglieder unter gleichberechtigteren Bedingungen zu erörtern, würde auch ein geeignetes Instrumentarium bieten, um einige der besseren Errungenschaften der modernen westlichen Zivilisation fest in der neuen globalen Ordnung zu verankern. Auch wenn der Westen den Reichtum anderer genutzt hat, um ihre Entwicklung zu finanzieren, sind Konzepte wie Rechtsstaatlichkeit, relativ unparteiische und effiziente öffentliche Institutionen, eine relativ freie Presse und angemessen rechenschaftspflichtige Politiker dazu geeignet, die allgemeine Lebensqualität in jedem Land enorm zu verbessern. Darum stören sich einige der schärfsten Kritiker des Westens nicht an Werten wie individueller Freiheit oder Demokratie, sondern daran, dass er oftmals nicht das praktiziert hat, was er dem Rest der Welt predigt. Eine nüchterne Konzentration auf solche soliden Werte bei gleichzeitiger Offenheit für die Legitimität nicht-westlicher Anliegen wird bei den Bürgern der aufstrebenden Peripherie weitaus mehr Anklang finden als die Nostalgie für den einstigen vermeintlichen Ruhm der westlichen Weltherrschaft, die bei bestimmten Teilen der westlichen Wählerschaft gut ankommt. Wie wir in Kapitel 5 gesehen haben, war der Fortbestand der römischen Zivilisation nur durch Aushandlungen möglich. Auf dem Kontinent führten die Aushandlungen zwischen den Provinzeliten und den aufstrebenden Dynasten dazu, dass die neue Ordnung des nachrömischen Westens einige charakteristische römische Elemente übernahm, wie die lateinische Schriftsprache, das Christentum und das kodifizierte Recht. Es ist wichtig, die Bedeutung dieser Kulturformen nicht zu idealisieren. Sie waren in erster Linie für die römischen Eliten von Belang und sie überlebten, weil sie sich für die entstehenden nicht-römischen Eliten als ebenso attraktiv erwiesen. Der Kontrast zu den Ergebnissen nördlich des Ärmelkanals jedoch könnte nicht größer sein, denn dort fanden keine Mitglieder der römischen Grundbesitzerelite den Weg in die neue Ordnung und alle charakteristischen Merkmale des römischen Lebens verschwanden. Schließlich wurden einige davon, das Christentum, das kodifizierte Recht und die lateinische Schriftsprache, ab dem Ende des 6. Jahrhunderts im angelsächsischen England wieder eingeführt, als dessen Könige die unaufhaltsam von den sich entwickelnden wirtschaftlichen Netzen des benachbarten europäischen Mutterlands angezogen wurden, erkannten, dass kulturelle Assimilation der beste Weg war, um die besten Geschäfte zu machen. Dies wäre jedoch nicht geschehen, wenn die alten römischen Werte nicht bereits im übrigen nachrömischen Westen fest etabliert gewesen wären. Wenn westliche Staaten heute erfolgreich verhandeln wollen, ist es unerlässlich, China gegenüber eine differenziertere Haltung einzunehmen. Sie müssen den Teil der chinesischen Politik, der die besten der westlichen Traditionen bedroht, vom legitimen Wunsch des Landes trennen, seinen angestammten Platz im Reigen der Großmächte wieder zu beanspruchen. Und sie müssen einige der verbliebenen Überreste des arroganten westlichen Imperialismus über Bord werfen. Obschon periodische Konfrontationen sicherlich zu den Merkmalen der Beziehungen gehören werden, wäre ein Rückfall in eine einheitlich feindselige Rhetorik wie im Kalten Krieg selbstzerstörerisch. Auch die wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit muss ein fester Bestandteil eines erfolgreichen Politikmixes sein. Trotz seiner wachsenden Selbstsicherheit reicht Chinas Säbelrasseln noch nicht weit über seine unmittelbare Nachbarschaft hinaus. Bevor sie großspurige Ankündigungen machen, sollten sich westliche Verteidigungsminister vielleicht fragen, was sie dabei empfinden würden, wenn China die Entsendung eines Flugzeugträgers in den Ärmelkanal oder in die Karibik ankündigen würde. China ist von unfreundlichen Rivalen umringt, von der amerikanischen Pazifikflotte bis zu den Ländern wie Indien oder Vietnam vor seiner Haustür, mit denen man in der jüngeren Vergangenheit Kriege geführt hat. Daher ist zu erwarten, dass das Land die Notwendigkeit verspürt, seinen wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand mit einem stärkeren Verteidigungsperimeter zu schützen. Bisher zumindest sprach vieles dafür, dass Chinas wachsender militärischer Fußabdruck seinen wachsenden wirtschaftlichen Fußabdruck widerspiegelt und das Bild der chinesischen Aggression wird manchmal durch die Tatsache verkompliziert, dass es mit Nachbarn konfrontiert ist, deren eigenes Verhalten manchmal alles andere als harmlose Absichten vermuten lässt. Je nach Blickwinkel konnte man Chinas Grenzgefechte mit Indien im Jahr 2020 entweder als offensiven Akt oder als Präventivmaßnahme gegen eine zunehmend streitsüchtige und chauvinistisch agierende Regierung in Neu-Delhi deuten. Die außergewöhnliche Rolle als Weltpolizist, die Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg einnehmen konnte, spiegelt im Grunde nur ein kurzes historisches, dem Machtvakuum in Asien geschuldetes Intermezzo wider. Durch die Rückkehr Chinas an seinen angestammten Platz wird sich jetzt zwangsläufig der militärische Fußabdruck Amerikas proportional verringern. Aber die USA werden keineswegs aufhören, eine Stütze für anhaltenden Frieden und Stabilität zu sein, vor allem wenn es gelingt, ein Netzwerk aus Allianzen zu knüpfen, das ein Gegengewicht zu China bildet, ohne dessen Position direkt zu bedrohen. Die schiere Größe Chinas und sein wachsender wirtschaftlicher und diplomatischer Einfluss in den Entwicklungsländern legen nahe, dass es trotz der unstreitbaren institutionellen und ideologischen Differenzen unmöglich sein wird, China nicht in eine Strategie des Übergangs zu einer neuen globalen politischen Architektur einzubinden. So demütigend dies für westliche Länder sein mag, die noch vor gar nicht langer Zeit China sagen konnten, was es zu tun hatte, legt die Geschichte nahe, dass die Alternative weitaus schlimmer wäre. Die gegenwärtige Weltlage bietet sehr viel größere und bedrohlichere Herausforderungen als die Nomaden, die Rom und Persien zur Zusammenarbeit zwangen. Ein erweitertes Bündnis unter amerikanischer Führung täte gut daran, sich in seiner Haltung gegenüber China, dem Zwillingslicht am modernen globalen Firmament, als grundsätzlich kooperativ darzustellen, auch wenn es zweifellos zu Konflikten und Spannungen kommen wird. Die potenziellen Vorteile eines solchen Ansatzes gehen weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus. Es ist schwer vorstellbar, wie der Klimawandel und die weiteren Folgen der demografischen Revolution ohne einen breit angelegten globalen Ansatz wirksam angegangen werden können. Tragödien wie die in Libyen, Afghanistan oder Syrien, als die dortigen fragilen Regierungen kollabierten, ließen sich in einem auf Kooperation anstatt auf Konfrontation setzenden politischen Klima ebenfalls sehr viel leichter verhindern. Europa hat bereits gezeigt, dass es aus seinen Fehlern bei der Flüchtlingskrise von 2015 gelernt hat, als jeder Staat auf eigene Faust handelte. Die ukrainische Flüchtlingswelle im Jahr 2022 ging man gemeinsam und äußerst effektiv an. Zu Beginn des dritten Jahrzehnts, des dritten Jahrtausends, sehen sich die westlichen Länder daher mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, während sie über die neue Weltordnung nachdenken, die um sie herum entsteht. Ähnlich wie Rom sich vor vielen Jahrhunderten Persien und Verbänden an seinen Grenzen gegenübersah, bedeutet der Aufstieg Chinas, dass der Block der westlichen Nationen sich sowohl zum ersten Mal mit einer rivalisierenden Supermacht als auch mit irreversiblen Prozessen in der ehemaligen imperialen Peripherie auseinandersetzen muss. Diese haben wichtige neue Stimmen geschaffen, die über genügend wirtschaftliches und politisches Gewicht verfügen, um sich Gehör zu verschaffen. Die allereinfachste Antwort, die man dem heimischen, noch in der Kolonialgeschichte geschulten Publikum verkaufen kann, ist Konfrontation in wirtschaftlicher und wahrscheinlich auch in politischer Hinsicht. Dies wäre jedoch mit erheblichen potenziell ruinösen Kosten verbunden, verglichen mit dem realistischeren, aber weniger populären Ansatz, die Unvermeidbarkeit des Aufstiegs der Peripherie zu akzeptieren und zu versuchen, sich mit ihr zu arrangieren. Die kurze Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist deshalb ganz einfach. Nein, der Westen kann nicht wieder zu alter Größe gelangen. Die tektonischen Platten der wirtschaftlichen Organisation, auf denen diese politischen Strukturen ruhten, haben sich entscheidend verschoben und nichts wird sie zurückbewegen. Das müssen die westlichen Politiker ihren Bürgern klarmachen und endlich die Schaffung einer neuen, weniger selbstverherrlichenden Weltordnung in Angriff nehmen, die tatsächlich ihre Interessen und die aller anderen wirksamer verteidigen würde. Wenn sie dies nicht tun und der Konfrontation den Vorrang geben, um die globale Position der westlichen Welt kurzfristig zu schützen, sind die längerfristigen Folgen wahrscheinlich katastrophal. Denn während die geostrategischen Folgen der Globalisierung schon herausfordernd genug sind, wird die zweite fundamentale Bedrohung für die westlichen Werte in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich viel näher der Heimat entstehen. 8. Tod der Nation. Am 23. Juni 2016 stimmten 72,2% der britischen Wahlberechtigten mit einer knappen Mehrheit von 51,9% zu 48,1% für den Austritt aus der Europäischen Union. Zuallererst war dies ein Sieg für die Brexit-Kampagne, die von konservativen Politikern und der Interessengruppe Vote Leave ins Leben gerufen worden war. Aber das Ergebnis offenbart auch eine tiefe Spaltung der britischen Wählerschaft. Es gibt eine Mitte, die mit keiner der beiden Positionen besonders eng verbunden ist. Aber sie liegt zwischen Gegnern und Befürwortern, die sich weiterhin unversöhnlich gegenüberstehen. Ein halbes Jahrzehnt politischer Manöver hat die Kluft noch tiefer werden lassen. Und Großbritannien ist nicht das einzige Land, in dem der aktuelle politische Diskurs durch einen eklatanten Mangel an Konsens gezeichnet ist. In den Vereinigten Staaten quittierten Trump-Anhänger bei Wahlkundgebungen im Jahr 2016 die Erwähnung seiner Gegnerin Hillary Clinton mit dem Ruf »Sperrt sie ein!« Und seine Wählerschaft reagierte mit Begeisterung auf die spalterischen Tiraden des späteren Präsidenten. Im Winter 2018-2019 wurden die Großstädte Frankreichs monatelang von den gewalttätigen Protesten der Gelbwesten erschüttert, die sich an der geplanten Erhöhung der Mineralölsteuer entzündeten, sich aber rasch zu einer Rebellion gegen die als abgehoben und unnahbar empfundenen Regierungseliten entwickelten. Schon im 5. Jahrhundert wurde die gleiche Art von interner Spaltung zu einem charakteristischen Merkmal des politischen Diskurses in den verbliebenen Territorien des westlichen Imperiums. Angesichts eines im Niedergang begriffenen imperialen Zentrums steigender Steuern und des wachsenden Einflusses barbarischer Verbände waren die Eliten uneins darüber, wie man den sozialen und wirtschaftlichen Status quo am besten bewahren könnte. Manche hielten eine neue politische Ordnung mit unabhängigen Königreichen für den besten Weg, während andere, wie Sidonius, unbedingt römisch bleiben wollten. Solche Spaltungen spielten eine wesentliche Rolle in der Endphase des Zusammenbruchs des römischen Imperiums. Die erbitterten Proteste und Spaltungstendenzen im modernen Westen speisen sich aus zahlreichen Ressentiments. Aber wie den politischen Spaltungen, die Rom im 5. Jahrhundert plagten, liegt ihnen nur ein einziger Auslöser zugrunde und ihre generellen Auswirkungen könnten eine existenzielle Bedrohung für die Nationalstaaten der modernen westlichen Welt darstellen. Heimat für Helden. Auf politischen Konsens basierende Staaten benötigen eine Art fiskalischen Gesellschaftsvertrag. Eine Reihe grundlegender Gründe, warum Steuerzahler bereit sind, die Struktur, in der sie leben, zu finanzieren. Das Römische Reich funktionierte wie die meisten vormodernen Staaten mit einer extrem vereinfachten Version dieses Vertrags. Seine staatlichen Strukturen beschränkten sich im Wesentlichen auf Landesverteidigung und Rechtsprechung sowie ein begrenztes Maß an Patronage. Letztere vor allem für die zahlenmäßig kleine politisch relevante Gruppe der Grundbesitzer. Etwa 3/4 des Steueraufkommens wurden für den Unterhalt einer Berufsarmee aufgewendet, welche die Interessen dieser Grundbesitzerklasse gegen Bedrohungen von innen und außen schützte. Im Gegenzug mussten die Grundbesitzer einen bestimmten Prozentsatz ihrer landwirtschaftlichen Überschüsse abführen und die notwendigen Verwaltungsfunktionen ausüben. Die zweite wesentlich zentralisierte Struktur des Reiches war das Rechtssystem, das ebenfalls in erster Linie den Interessen der Grundbesitzer diente, indem es das Privateigentum definierte und schützte und eine Reihe von Instrumenten festlegte, die seine Nutzung und Weitergabe durch Vererbung, Heirat und Verkauf ermöglichten. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung blieb bei den politischen Prozessen außen vor und hatte weder Einfluss auf die Höhe der erhobenen Steuern noch auf deren Verwendung. Die staatliche Unterstützung beschränkte sich in ihrem Fall weitgehend auf Brot und Spiele, die in einigen größeren Städten für Ruhe und Ordnung sorgen sollten. Die Masse der ländlichen Bevölkerung hatte im Grunde so gut wie keine Möglichkeiten, nachhaltig Einfluss auf das politische Gebilde zu nehmen, in dem sie lebte. Aufstände in größerem Maßstab waren dennoch kein charakteristisches Merkmal der römischen Geschichte und unzufriedene Landbewohner konnten nur in Form von Gesetzlosigkeit und Räuberwesen auf niedrigem Niveau Widerstand leisten. Das heißt nicht, dass die Geschichte des Imperiums reibungslos ablief, alles andere als das. Während der ganzen Zeit seines Bestehens konnte es nach militärischen Rückschlägen zu Bürgerkriegen kommen. Vor allem dann, wenn sich die Grundbesitzer-Eliten unbeachtet oder unzureichend geschützt fühlten. Aber bei diesen Kämpfen ging es nicht um einen völligen Bruch mit dem System, sondern um dessen Kontrolle zum Vorteil bestimmter Interessengruppen. Einzelne Grundbesitzer wollten immer weniger Steuern zahlen und stritten auf lokaler Ebene darum, ihren Anteil an der Abgabenlast zu minimieren, aber im Großen und Ganzen waren sie mit der Übereinkunft zufrieden. Erst als die Invasion und Annexionen im 5. Jahrhundert die Fähigkeit des Imperiums untergruben, die Landbesitzer zu schützen, änderte sich die Situation. Zu diesem Zeitpunkt waren die Grundbesitzer in den Provinzen Nolens, Volens dazu gezwungen, mit Eindringlingen neue Vereinbarungen auszuhandeln, wenn sie zumindest ein gewisses Maß an Kontrolle über ihre Ländereien behalten wollten. Sobald das Imperium seinen Teil der Vereinbarung nicht mehr erfüllen konnte, brach der fiskalische Gesellschaftsvertrag schnell in sich zusammen. Die endgültige Auflösung der imperialen Strukturen dauerte dann weniger als eine Generation. Als Grundbesitzer, wo immer sie konnten, neue Vereinbarungen mit dem jeweils am ehesten in Frage kommenden barbarischen Oberherrn in ihrem Interessengebiet aushandelten. Moderne, westliche Staaten dagegen stützen sich auf eine sehr viel breitere politische Basis, die einen deutlich größeren Prozentsatz der Bevölkerung mit einbezieht und arbeitet mit einem wesentlich ausgefeilteren fiskalischen Gesellschaftsvertrag. Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an entwickelten sich im gesamten Westen staatliche Strukturen, die ihren Bürgern in unterschiedlichen Kombinationen eine breite Palette an Dienstleistungen boten, von der Gesundheitsfürsorge über das Bildungswesen und Einkommensbeihilfen bis hin zur Gefahrenabwehr. Ermöglicht wurden diese Ausgaben durch die unvergleichlich höheren Einnahmenüberschüsse, die dank der Industrialisierung in die Staatskassen gespült wurden, kombiniert mit der Schaffung der dafür notwendigen Verwaltungskapazitäten. Für diese erstaunliche Revolution bedurfte es allerdings großer ideologischer Verschiebungen im Verständnis davon, was eine Regierung tun sollte. Die Ausweitung öffentlicher Dienstleistungen war teilweise eine Folge der höheren Anforderungen, die moderne Staaten an ihre Bürger zu stellen begannen. Der zeitliche Ablauf dieser miteinander verbundenen Entwicklungen liegt auf der Hand. Am Anfang standen Massenrekrutierungen und globale Konflikte. Als Großbritannien und Frankreich im 18. Jahrhundert und in der Zeit der napoleonischen Kriege um die Weltherrschaft rangen. Daraus ergab sich die Forderung nach staatlichen Strukturen, die sich um Bürger kümmerten, denen solche Opfer abverlangt wurden. Aber das Aufkommen dieser Frühformen des Wohlfahrtsstaats war auch eine Folge davon, wie die moderne Industrie das Machtgleichgewicht zwischen den Gesellschaften grundlegend veränderte. Die zunehmende Verstädterung und der wachsende Organisationsgrad in der Arbeitswelt bescherten der Arbeiterschaft einen dauerhaften politischen Einfluss, von dem ihre ländlichen Vorfahren noch nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Die mittelalterliche Bauernschaft konnte kurzzeitig zur Bedrohung für die herrschende Gesellschaftsordnung werden, wie der englische König Richard II. 1381 erfahren musste. In diesem Jahr versammelte sich eine große Menge an Landarbeitern aus den an London angrenzenden Grafschaften und stürmte die Stadt in einem Massenaufstand, bei dem der Schatzkanzler und der Erzbischof von Canterbury ihr Leben verloren. Um die Proteste zu beenden, war der König gezwungen, ihnen urkundlich die Abschaffung der Leibeigenschaft und anderes mehr zu gewähren. Doch schließlich mussten die Aufständischen abziehen, weil ihnen der Proviant ausging. Kaum waren sie fort, zerriss der König nicht nur die Urkunden, sondern er konnte auch kleine Gruppen von Bewaffneten in die Grafschaften entsenden, um einzeln mit den Rädelsführern abzurechnen. Anders als die Bauern kamen Industriearbeiter massenhaft in die Städte und blieben dort dauerhaft. Es entstanden soziale Bewegungen, die sich vehement für die Rechte dieser neuen Gesellschaftsgruppe einsetzten. Um einen offenen Klassenkampf zu verhindern, senkten die Regierungen die Spannungen, indem sie einen Teil der Industrialisierungsgewinne darauf verwendeten, sukzessive die konsensfähigeren Gesellschaftsformen des modernen Westens zu erschaffen. Sie weiteten das Wahlrecht aus, verbesserten die Arbeitsbedingungen, verkürzten die Arbeitszeiten, erhöhten die Löhne und verbesserten das öffentliche Gesundheitswesen. Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck war kein Sozialliberaler, aber er wusste, wie sich den ihm verhassten Sozialdemokraten am besten der Wind aus den Segeln nehmen ließ und führte das weltweit erste gesetzliche Kranken- und Rentenversicherungssystem ein. Auf diese Weise entwickelte sich Schritt für Schritt eine neue Beziehung zwischen Staat und Volk, die im Prinzip der Staatsbürgerschaft verankert war, dass Arm und Reich denselben Rechtsstatus garantierte, wenn auch nicht immer die Mittel vorhanden waren, ihn durchzusetzen. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung in den Jahrzehnten nach 1945. Es begann eine lange Phase relativer politischer Harmonie, denn man war allgemein der Überzeugung, dass der Staat ein Land für Helden erschaffen solle, dessen Bürger von der Wiege bis zur Bahre von staatlicher Fürsorge profitieren und dass Staaten zur Finanzierung dieser Maßnahmen vernünftigerweise Steuern auf dem dafür nötigen höheren Niveau erheben durften. In Großbritannien traten bei den Wahlen 1945 Labour und Konservative gleichermaßen für die Schaffung eines Wohlfahrtsstaats ein. Und die damit verbundenen Ideen verbreiteten sich in unterschiedlicher Zusammensetzung und unterschiedlichem Ausmaß zu dieser Zeit in der gesamten westlichen Welt. Die politischen Auseinandersetzungen beschränkten sich weitgehend auf die Frage, wer genau wie viel Steuern zahlen und wie genau diese ausgegeben werden sollten. Grundsätzlich ablehnend stand niemand dem System gegenüber. Dieses goldene Zeitalter von Harmonie und Sozialreformen wird oft verklärt, um von den verbleibenden sozialen Spannungen abzulenken, wie der Rassendiskriminierung vor allem in Amerika und einer soliden politischen Führung und einer fortschrittlichen, vor allem keynesianischen Wirtschaftspolitik zugeschrieben. Beides spielte sicherlich eine Rolle, aber das Gleiche gilt eben auch für die anhaltende Vormachtstellung der westlichen Welt im globalen Wirtschaftssystem. Dank der Nettozuflüsse an Wohlstand aus den Kolonialgebieten konnten die europäischen Regierungen im 19. Jahrhundert den Lebensstandard der Arbeiterklasse anheben, ohne die Reichen allzu stark belasten zu müssen. Fabriken in Manchester waren darauf angewiesen, Produkte nach Indien zu verkaufen und von dort billige Baumwolle zu beziehen, wodurch die Löhne nominell und in der Kaufkraft steigen konnten, ohne die Gewinne zu schmälern. Im Endeffekt wurde der soziale Frieden daheim durch die Ausbeutung der Kolonien erkauft. In den Provinzen, einschließlich der nun unabhängigen Vereinigten Staaten, wurde ein ähnlicher Effekt durch die Erschließung neuer Gebiete für europäische Kolonisierung und Ausbeutung erreicht. Unruhen wegen der grassierenden Arbeitslosigkeit und Armut, die sich nach dem Bürgerkrieg mit dem Ausbau der Eisenbahnen in Städten wie New York oder Baltimore ausbreiteten, konnten dadurch entschärft werden, dass man junge Männer ermutigte, in den Westen zu gehen und dort ein neues Leben zu beginnen. Ähnliche Vorgänge spielten sich in Australien und Kanada ab. Und selbst westliche Länder, die keine eigenen Imperien besaßen, profitierten vom Aufstieg der Kolonialreiche in dem Maße, in dem sie in den Wirtschaftsraum des entstehenden Westreichs exportieren konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat das westliche Imperium in sein postkoloniales, konföderiertes Stadium ein und der Wohlstand erreichte seinen Höhepunkt. In dieser Zeit entstanden nie dagewesene staatliche Wohlfahrtsstrukturen, wie der britische National Health Service, NHS. Dabei spielten politische und ideologische Entwicklungen innerhalb des Westens eine zentrale Rolle. Aber es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass dieses außerordentliche Konstrukt auf den Wohlstandsströmen aus der weniger entwickelten Welt in den Westen basierte, die einen Großteil der dafür notwendigen Einkünfte lieferten. All dies hilft dabei zu erklären, warum die relativ soziale und politische Harmonie der Nachkriegszeit heute so unter Druck geraten ist. Gewinner und Verlierer. Die neoliberale Globalisierung der 1980er und 1990er Jahre offenbarte eine grundlegende Schwäche des relativen Konsens der Nachkriegszeit. Anstatt die breit gefächerte wirtschaftliche Dynamik der Jahrzehnte nach 1945 wiederzubeleben, bescherte der Neoliberalismus bestimmten Gruppen innerhalb der westlichen Gesellschaften unverhältnismäßig viel Wohlstand. Die Wohlstandsströme aus der Peripherie waren bis dahin so ziemlich allen Menschen im Westen auf die eine oder andere Weise zugute gekommen. Jetzt erhöhte die neue durch die Globalisierung entstandene Wirtschaftsordnung den Wohlstandsfluss vor allem für bestimmte Untergruppen der westlichen Gesellschaft, während sie die produktiven Existenzgrundlagen vieler anderer untergrub. Dadurch entstand insgesamt eine Situation, in der Gewinner und Verlierer der jüngsten Iteration der Weltwirtschaftsordnung nun nebeneinander im selben Land lebten, anstatt dass die meisten Verlierer, wie vorher in sicherer Entfernung in Übersee verortet waren. Damit kehrten Ausbeutung und Entbehrungen, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert ausgelagert worden waren, nun wieder in den Westen zurück. Die offensichtlichsten wirtschaftlichen Nutznießer waren die Eigentümer und Aktionäre jener Unternehmen, die ihre Produktion ins Ausland verlagert hatten. Aber angesichts der zunehmenden Bedeutung von Ideen und Kreativität in der modernen Ökonomie gehörten auch diejenigen zu den Gewinnern, die glücklich genug waren, über die entsprechende Ausbildung und die Fähigkeiten, das Wissenskapital im Wirtschaftsjargon zu verfügen, um die im Westen weitgehend erhaltenen gebliebenen Arbeitsplätze für höher Qualifizierte zu besetzen. Die wiederhergestellte Rentabilität der globalisierten Unternehmen trieb die Aktienkurse in die Höhe und ließ die Einkommen der urbanen Fachkräfte, etwa für Design, Technik oder Marketing, steigen, die in den Büros dieser Unternehmen arbeiteten oder die hochtechnisierte Endfertigung überwachten. Da die Kosten durch die Verlagerung der Produktion in die Peripherie gesenkt wurden, fiel außerdem die Inflation, der Albtraum der 1970er Jahre. Die Folgen waren sinkende Zinsen und günstige Hauskredite, was die Immobilienpreise in die Höhe trieb. Das führte zu einer Boomphase, insbesondere für die obere Mittelschicht, also grob gerechnet die oberen 10% der westlichen Gesellschaft oder fast alle derjenigen, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts über 70.000 Dollar im Jahr verdienten. Und nicht nur das Durchschnittseinkommen dieser Gruppe stieg, weil sie häufig auch Immobilien besaßen und Ansprüche auf großzügige Pensionen aus Vorsorgeplänen erwarben, die ebenfalls vom Boom bei Anlagewerten, besonders bei Aktien und Immobilien, profitierten, verbesserte sich ihr Lebensstandard erheblich. Diese Gewinne gingen jedoch auf Kosten von wenigen qualifizierten und ungelernten Arbeitskräften, die dabei zusehen mussten, wie sich ihr Anteil an der Schaffung von Wohlstand ins Ausland verlagerte, und bemerkten, dass sie zunehmend um Dienstleistungsjobs konkurrieren mussten und das in einem wirtschaftlichen Umfeld, das ihre Reallöhne drückte. Dieser Trend war zwar überall im Westen zu beobachten, aber in den Vereinigten Staaten wegen ihres weniger entwickelten Wohlfahrtssystems besonders stark ausgeprägt. In den 4 Jahrzehnten nach der Wahl Ronald Reagans stagnierten die Reallöhne der unteren Einkommenshälfte mehr oder weniger, während die obere einen Zuwachs erlebte. Am stärksten stieg das Einkommen der oberen 10%, die ein Drittel mehr verdienten. Obwohl sich diese Trends an den Wirtschaftsdaten immer klarer ablesen ließen, beruhigte sich der öffentliche Diskurs im späten 20. Jahrhundert damit, dass ein neues Paradigma von endlosem Wachstum bei niedriger Inflation schon dafür sorgen würde, dass letztlich alle vom Wirtschaftswachstum profitieren würden, auch wenn linksgerichtete Regierungen gelegentlich nicht ganz so optimistisch waren. In Großbritannien gab sich Tony Blair durchaus Mühe, das Problem der sogenannten Sink Estates anzugehen, jener zunehmend abgehängten Problemviertel, die vom neuen Wohlstand der 1980er und 1990er Jahre ausgeschlossen blieben. Seine Regierung investierte ein kleines Vermögen an öffentlichen Geldern in das Bildungswesen, um mehr Menschen Zugang zu den besseren Jobs am oberen Ende der rapide wachsenden globalisierten Wirtschaft zu ermöglichen. Finanziert wurde das Ganze größtenteils durch Schulden, die man mit erwarteten höheren Steuereinnahmen rechtfertigte. Auch einige spezifische politische Entscheidungen trugen dazu bei, die weitere Bedeutung dieser Trends zu verschleiern. Obwohl die Reallöhne in weiten Teilen der westlichen Welt in den 1980er und 1990er Jahren kaum stiegen, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel liegt der reale Stundenlohn derzeit auf dem Niveau der mittleren 1970er Jahre, hielt eine sinkende Inflationsrate die Preise niedrig, was den Verlust an Kaufkraft teilweise verdeckte. Das war auch der Zeitpunkt, als China begann, die westlichen Märkte mit Billigprodukten zu überschwemmen. In dieser Situation ergriffen viele westliche Regierungen Maßnahmen, um auch weniger Wohlhabenden den Zugang zu Krediten zu erleichtern. In Amerika nutzte die Regierung in Washington ihren Einfluss auf die großen Anbieter von Hypothekenkrediten und senkte die Schwellenwerte für die Absicherung von Krediten. Das führte zu einem Immobilienboom, der sich zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung auswuchs. Je mehr Menschen sich ein Haus kauften, desto höher wurden die Immobilienpreise. Das gab den neuen Hausbesitzern das Gefühl, tatsächlich an der globalen Entwicklung teilzuhaben und veranlasste gleichzeitig noch mehr Menschen dazu, sich ebenfalls ein Haus zu kaufen. Ende der 1990er Jahre gingen die westlichen Märkte dann durch die Decke. Das war ein Dominoeffekt der strengen Sparmaßnahmen, welche die US-Regierung in der Finanzkrise von 1997-98 als Bedingung für ihre Hilfe vielen Ländern der Peripherie auferlegt hatte, insbesondere Thailand und Indonesien, die im südostasiatischen Epizentrum der Krise lagen. Viele Ökonomen führten die Krise auf die neoliberale Öffnung der Kapitalmärkte zurück, zu der die Entwicklungsländer von den westlichen Regierungen gedrängt worden waren. Denn der daraus resultierende Kapitalansturm auf die Peripherie hatte die Immobilienmärkte in schwindelnde Höhen getrieben, bevor sie schließlich zusammenbrachen. Daher plädierten einige Ökonomen nicht für Sparmaßnahmen, sondern für großzügige Ausgaben, um den Zusammenbruch der Wirtschaft abzuwenden. Die Clinton-Regierung sah das jedoch anders und verlangte von hilfesuchenden Regierungen, ihre Ausgaben zu kürzen und ihre Märkte für westliche Importe zu öffnen. Die daraus resultierenden Sparmaßnahmen stürzten die Entwicklungsländer in eine verheerende Rezession, erwiesen sich jedoch für die westlichen Volkswirtschaften als äußerst vorteilhaft. Reiche Investoren aus der Peripherie deponierten ihr Geld angesichts der unsicheren Lage in ihren eigenen Ländern lieber auf westlichen Bankkonten, von wo aus es wieder in Umlauf gelangte. Ende des Jahrtausends schwelgten westliche Investoren und Verbraucher daher in günstigen Krediten, mit denen sie Aktien und Häuser erwarben oder ihren Winterurlaub bezahlten. Politiker und Entscheidungsträger konnten derweil immer noch darauf bestehen, dass alles in Ordnung sei, weil der Wert der Investitionen in Immobilien, Aktien und Anleihen schneller stieg als die dafür gemachten Schulden und weil dadurch alle immer reicher wurden. In diesem Gesamtkontext spielten stagnierende Durchschnittslöhne keine Rolle. Denn die neoliberale Welle aus preiswerten Krediten schien allen zu größerem Wohlstand zu verhelfen. Wenn man bereit war hinzusehen, waren die Risiken immer offensichtlich. Tatsächlich handelte es sich um ein gigantisches Schneeballsystem. Sollte der Strom neuer Gelder, der den Aktien- und Immobilienmarkt befeuerte, aus irgendeinem Grund versiegen oder sollten die Kurse schlimmer noch fallen, würden viele Menschen im Westen einen gewaltigen Schuldenberg vor sich herschieben und nicht mehr in der Lage sein, ihn abzutragen. Oder wie es Warren Buffett ausdrückte, würden wir erst sehen, wer nackt badet, wenn die Ebbe kommt. Und es dauerte nicht lange, bis die Ebbe kam. Sobald um die Jahrtausendwende die schlimmsten Auswirkungen der Asienkrise von 1997-98 überstanden waren, begannen reiche Investoren aus den Entwicklungsländern, Gelder von westlichen Konten abzuziehen und in ihre Heimatländer zu retransferieren. Zufällig, aber symbolgewaltig, kehrte sich die Fließrichtung der globalen Kapitalströme gerade zu dem Zeitpunkt um, als die Entwicklungsländer auf dem WTO-Gipfel in Seattle 1999 gegen die westlichen Hegemonialansprüche rebellierten. Das neoliberale Modell steuerte auf eine Krise zu, der die US-Notenbank mit Zinssenkungen begegnete, was die Immobilienblase im Westen noch weiter aufblähte. Als diese Blase schließlich 2007-2008 platzte, stand die Welt vor einer Wirtschaftskrise. Alle hektischen Bemühungen der westlichen Regierungen, die Löcher im Deich zu stopfen, führten zu noch größerer Verschuldung und verstärkten die globalisierungsbedingten Risse in den Gesellschaften erheblich. Einmal mehr druckten die Zentralbanken, angeführt von US Federal Reserve, Billionen neuer Dollars, Euros und Pfund, die sie den Banken praktisch zinslos liehen. Die Hoffnung war, dass diese das Geld an Unternehmen und einfache Leute weiterverleihen würden. Die Unternehmen würden dann nach dieser Logik investieren, expandieren und neue Arbeitsplätze schaffen und damit die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Gleichzeitig würden die niedrigen Hypotheken- und Kreditkartenzinsen das Konsumverhalten der einfachen Leute stimulieren. Tatsächlich konnten diese Maßnahmen eine Wirtschaftskrise kurzfristig abwenden, aber unglücklicherweise traten die gesellschaftspolitischen Gräben, die der Kreditboom der vorangegangenen Jahre nur kaschiert hatte, nun umso deutlicher zutage. Die Aktienmärkte blühten wieder auf und der Dow Jones Index stieg nur ein Jahr nach seinem Absturz um 18%. Aber die Investitionsbereitschaft in den produktiven Sektor blieb lau. Anstatt neue Mitarbeiter einzustellen, verwendeten die Unternehmen das meiste Geld dazu, die Gehälter ihrer Führungskräfte zu erhöhen und ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, was den Aktienwert der Firmen weiter in die Höhe trieb und damit auch die Prämien der Manager. Im Jahrzehnt nach dem Crash stiegen die amerikanischen Investitionen in neue Produktionsmittel, alles von Maschinen bis Software, nur um etwa die Hälfte, während sich die Aktienrückkäufe vervierfachten. Es wurden zwar wieder Arbeitskräfte eingestellt, aber die etablierten Muster der Globalisierung blieben bestehen. Neue Arbeitsplätze entstanden vor allem im Dienstleistungssektor und waren vergleichsweise schlecht bezahlt. Insgesamt wurden die Reichen immer reicher und alle anderen kamen gerade so über die Runden. Der zeitgenössische politische Diskurs begann, das vorherrschende Gefühl der Spaltung entlang mehrerer Achsen zum Ausdruck zu bringen. Alt gegen Jung zeigte sich überdeutlich im Ergebnis des Brexit-Referendums. Andere Debatten spielten Akademiker gegen Arbeiter aus und Großstädte gegen Kleinstadt und Land. Oder sie beschuldigten Eliten der Metropolen und Küstenregionen, sich von den einfachen Menschen im Landesinneren abgewendet zu haben. Auch der Gegensatz zwischen Einheimischen und Einwanderern, die angeblich Arbeitsplätze wegnahmen und Löhne drückten, wurde ausgiebig thematisiert. Einige dieser Risse waren nicht neu. Fremdenfeindlichkeit, selbst im Römischen Reich keine Unbekannte, hat es schon immer gegeben. Aber in den aktuellen Spaltungen spiegelte sich eine tiefgreifendere Art strukturellen Wandels wider, der seinen Ausdruck in neuen politischen Zugehörigkeitsmustern fand. Vor allem auf der politischen Rechten instrumentalisierte eine neue Generation populistischer Politiker die wachsende Unzufriedenheit für eine vermeintliche Anti-Establishment-Politik, die sich an die Abgehängten und Bedauernswerten wandte. Jene Menschen, die von den etablierten Politikern ignoriert oder sogar verhöhnt würden. Mit diesem Ansatz schafften sie es, das traditionelle Links-Rechts-Schema umzukehren und brachten viele Arbeiter dazu, sich von sozialistischen und liberalen Parteien abzuwenden und sich den neuen rechten Bewegungen anzuschließen. Dieser Effekt spielte sowohl beim Brexit-Referendum als auch beim Aufstieg Donald Trumps eine nicht unerhebliche Rolle. Die extreme Rechte kam auch in Österreich an die Macht und hat die politischen Landschaften in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien grundlegend verändert. Hinter all diesen Spaltungslabeln verbirgt sich die Unterscheidung zwischen Gewinnern und Verlierern der Umgestaltung der Weltwirtschaft nach neuen Mustern der Globalisierung. Die Kluft zwischen den Generationen ist größer geworden, weil viele junge Menschen, die mit Studienkrediten zu kämpfen haben und sich wegen überhöhter Mieten kaum eine Unterkunft leisten können, mit Neid auf den Wohlstand blicken, den sich viele der Älteren in den westlichen Gesellschaften durch Immobilienbesitz und Pensionsfonds aufbauen konnten. Der Wert dieser beiden Vermögensarten ist in den letzten 40 Jahren astronomisch gestiegen. Wer Anfang der 1960er Jahre in Großbritannien ein Haus gekauft hat, konnte in der Zwischenzeit im Schnitt eine hundertfache Rendite erzielen. In London konnte man selbst vom Verkauf eines kleinen Reihenhauses ein relativ luxuriöses Leben finanzieren. Ähnlich verhält es sich bei den Pensionsfonds. Zwischen 20% und 30% des Gesamtvermögens der westlichen Welt werden heute von solchen Fonds gehalten. Und sie steigerten ihre Renditen, indem sie die Vorteile des billigen Geldes nutzten und ihre Anlagenportfolios zunehmend in die globale Peripherie verlagerten. Die Bedeutung dieses doppelten Wandels kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Im 19. und 20. Jahrhundert folgte das Wachstum des Wohlstands in westlichen Gesellschaften dem Wachstum der Einkommen. Je mehr die Menschen verdienten, desto mehr legten sie in Form von Ersparnissen und Investitionen auf die hohe Kante. In der letzten Generation haben sich diese beiden Entwicklungen jedoch entkoppelt. Die Vermögen wachsen sehr viel schneller als die Einkommen, obwohl sich die Sparquoten kaum geändert haben oder sogar gesunken sind. Dennoch finden Regierungen es politisch immer noch einfacher, Einkommen zu besteuern als Vermögen. In der Spaltung zwischen Akademikern und Arbeiterschaft spiegelt sich auch die grundlegende Kluft in den Bildungswegen beider Gruppen wider. Während die einen das Glück hatten, die erforderlichen Fähigkeiten erworben zu haben, um auf dem Arbeitsmarkt einen der gut bezahlten Posten zu ergattern oder zu behalten, die im Westen verblieben waren, wurden die Arbeitsplätze in der Produktion ausgelagert. Und die Art von Ausbildung, das Wissenskapital, die man normalerweise braucht, um einen dieser attraktiven Jobs zu erlangen, hängt häufig davon ab, Eltern zu haben, die wohlhabend genug sind, um kräftig in die Erziehung ihrer Kinder investieren zu können. Weiteres Spaltungspotenzial ergibt sich aus dem Umstand, dass wohlhabendere Familien in der Regel auch über Immobilien und andere Vermögenswerte verfügen, aus denen sie ihr Einkommen ganz oder teilweise beziehen. Das entfremdet sie natürlich von denjenigen, die ihren Lebensunterhalt allein durch Arbeit verdienen müssen. Mit anderen Worten, die Aufstiegsmöglichkeiten und die soziale Mobilität, die für die westlichen Gesellschaften während eines Großteils des 20. Jahrhunderts charakteristisch waren, verschwinden immer mehr. In der römischen Welt sahen sich die römischen Grundbesitzer in den Provinzen mit dem Problem konfrontiert, dass die Zentralmacht ihre Privilegien immer weniger garantieren konnte. Daher begannen sie häufig mit dem jeweils benachbarten Barbarenkönig zu verhandeln, um ihren Grundbesitz zu bewahren. Die modernen Eliten, die von den Früchten der Globalisierung profitieren, haben in ähnlicher Weise einen erheblichen Teil ihres Anlagevermögens in die Outsourcing-Zentren der Peripherie verlagert. Sie mögen zwar immer noch teure Häuser in den aufgeblähten Immobilienmärkten des Westens besitzen, aber viele ihrer Vermögenswerte sind nun direkt von ihnen selbst oder indirekt von den Pensionsfonds in der Peripherie angelegt. Insgesamt hat die wirtschaftliche Umstrukturierung der letzten 40 Jahre dazu geführt, dass sich in den meisten westlichen Gesellschaften zwei politische Wählerschichten mit völlig unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen herausgebildet haben. Diese Entwicklung hat nicht nur bereits viele westliche Gesellschaften gespalten, sondern sie stellt langfristig eine große Herausforderung für die nationalstaatlichen Strukturen dar, die seit dem 19. Jahrhundert ein prägendes Merkmal des modernen Westens sind. Die Arbeitsstrukturen des Römischen Reiches wurden durch den Aufstieg barbarischer Stammesverbände auf römischem Boden in ähnlicher Weise beschädigt. Die imperiale Zentralmacht verlor zunehmend die Kontrolle über die Provinzen und damit auch einen Großteil der Steuereinnahmen, die für den Unterhalt der Streitkräfte benötigt wurden. Ihre Reaktion war, die Steuersätze in den verbliebenen Gebieten zu erhöhen, aber das erhöhte nur den Anreiz, mit einem Wechsel ins barbarische Lager zu liebäugeln, und es reichte auch nicht einmal ansatzweise aus, um die entstandenen Einnahmelücken zu schließen. Am Ende blieb selbst jemandem wie Sidonius, der unbedingt in einer römisch-politischen Sphäre hatte bleiben wollen, keine andere Wahl, als sich mit dem Gotenkönig Eurich zu versöhnen, und Schritte wie dieser markierten das eigentliche Ende des Imperiums im römischen Westen. Heute verursacht die Globalisierung für den Nationalstaat die gleiche Art von Einnahmekrise, die es auch dem römischen Westen unmöglich machte, seinen fiskalischen Gesellschaftsvertrag zu erfüllen. Die Verlagerung von Kapital ins Ausland hat dazu geführt, dass die Regierungen der Peripherie einen immer größeren Anteil des globalen Einkommens für sich beanspruchen konnten, während die westlichen Regierungen um Investitionen konkurrieren mussten, sodass sie Einsparungen vornahmen, um ihre Steuersätze niedrig zu halten. Außerdem erleichterte die Liberalisierung der Finanzmärkte nicht nur das Outsourcing, sondern sie ermöglichte der globalen Oberschicht auch den Transfer riesiger Geldmengen in Steueroasen, wo inzwischen rund ein Zehntel des Weltvermögens, über 7 Billionen Dollar, dem Zugriff der Steuerbehörden entzogen ist. Als das Spaltungspotenzial der Globalisierung Ende des 20. Jahrhunderts in den westlichen Gesellschaften offensichtlich wurde, wurde der Fluss der Steuereinnahmen, die ihren Politikern zur Aufrechterhaltung des westlichen Lebensstandards zur Verfügung standen, bereits eingeschränkt. Das Weströmische Reich reagierte auf die Erosion seiner Steuerbasis, indem es die Steuersätze auf das erhöhte, was noch übrig war. Die Anführer des heutigen Westens konnten jedoch auf ein anderes Mittel zurückgreifen. Eine der Wundererfindungen der modernen Welt. Staatsschulden. Aber das ist vielleicht nicht mehr als eine clevere Art, das Problem auf die lange Bank zu schieben. Schulden und Seuchen. Schulden. Also die Idee, heute Kosten anfallen zu lassen, aber erst später zu bezahlen, sind so alt wie der Handel. Allerdings revolutionierte in der Neuzeit das Aufkommen des Zentralbankwesens. Die holländische, schwedische und englische Zentralbank entstanden im 17. Jahrhundert. Die Staatspolitik. Nun wurde es möglich, Zahlungen nicht nur in die nahe Zukunft, sondern durch 30-jährige Hypotheken und 100-jährige Staatsanleihen bis in viele Jahrzehnte zu verschieben. Tatsächlich ist die Geschichte des Nationalstaats untrennbar mit dem Phänomen der Staatsverschuldung verbunden. Und inmitten des raschen sozialen und technologischen Wandels, der im 20. Jahrhundert die Produktivität der Arbeit revolutionierte, waren die Volkswirtschaften dazu in der Lage, ihr Wachstum anzukurbeln, indem sie Anleihen auf zukünftige Erträge beschleunigen, die letztlich aus produktiven Investitionen resultierten. Es ist allerdings nicht immer leicht, die Kreditaufnahme für produktive Investitionen von der Kreditaufnahme zur Deckung anstehender Ausgaben zu unterscheiden. Regierungen tätigen oft Investitionen, um Arbeitsplätze zu sichern oder anderen unmittelbaren Nutzen zu erzielen. Das war der Fall bei den Verstaatlichungen im Stil der 1970er Jahre. Tony Blairs Ausweitung der Sozialausgaben auf der Grundlage von Einkommenssteigerungen, die sich dann nicht einstellten, und Boris Johnsons Plänen, vernachlässigte Gebiete im Norden und in den Midlands von Großbritannien auf Vordermann zu bringen. Pläne, die sich vielleicht auszahlen werden oder wahrscheinlich eher nicht. Selbst offenbar altmodische Infrastrukturprojekte sind im modernen Westen nicht mehr das, was sie zu sein scheinen. Im Jahr 2020 kündigte Johnson etwas an, das er als Rooseveltsches Investitionsprogramm bezeichnete. Proportional gesehen hatte es etwa ein Dreißigstel des Umfangs des New Deal, was die Financial Times zu der Bemerkung veranlasste, dass Roosevelt den Hoover-Damm gebaut habe, während Johnson eine Brücke in den Midlands reparieren lasse. Der Vergleich ist sehr aufschlussreich. Der Bau einer neuen Brücke eröffnet neue Handelswege, verringert Transportkosten und Reisezeiten und generiert auf diese Weise neue wirtschaftliche Aktivitäten. Die Reparatur einer alten Brücke hält lediglich die bereits bestehenden Wege offen und sichert bereits existierende Aktivitäten, selbstverständlich nach mehreren Jahren, mit längeren Reisezeiten, solange die Arbeiten dauern. Im Jahr 2017 versuchten es die Vereinigten Staaten alternativ mit umfangreichen Steuersenkungen, von denen Präsident Trump sich einen Raketentreibstoff für die Wirtschaft versprach. Der zündete jedoch nicht. Das Wachstum stieg im darauffolgenden Jahr um gerade einmal 0,7%, sank danach aber gleich wieder auf die ursprüngliche Rate, knapp 2% pro Jahr, Tendenz fallend. Die Unternehmensinvestitionen bewegten sich kaum und auch der versprochene Beschäftigungsboom stellte sich nicht ein, da das Beschäftigungswachstum weiter seiner bisherigen Kurve folgte. Letztendlich verwendeten die Unternehmen die eingesparten Steuergelder nach bewährtem Muster, vor allem für Dividenden- und Aktienrückkäufe. Das trieb die Aktienkurse in die Höhe und machte die kleine Minderheit der allerreichsten Amerikaner noch reicher, brachte der Wirtschaft im Allgemeinen aber nur wenig. Tatsächlich leben wir in einer Welt, in der sich die großen Gewinne, die sich durch Infrastrukturprojekte und andere Formen direkter staatlicher Anreize erzielen lassen, immer mehr aus dem Westen verlagert haben. Einige Ökonomen bestehen weiterhin darauf, dass sich dies ändern werde, dass eine weitere Produktionsrevolution, deren Auswirkungen man mit früheren Revolutionen wie der Verbreitung von Dampfkraft oder Elektrizität vergleichen könne, kommen werde, um die alten Wachstumsraten wiederherzustellen. Der übliche Verdächtige für die künftige Revolution ist dabei die Informationstechnologie. Aber darauf warten wir jetzt schon lange. Robert Solow sagte bereits 1987, dass sich das Computerzeitalter überall finde, außer in den Produktivitätsstatistiken. Und das scheint immer noch der Fall zu sein. Stattdessen wächst die Produktivität, also der Geldwert dessen, was ein Arbeiter in einer Arbeitsstunde produziert, in den meisten westlichen Ländern schon seit geraumer Zeit immer langsamer. Nach einem historischen Boom in der Mitte des 20. Jahrhunderts, als der jährliche Produktivitätszuwachs pro Stunde bei fast 3% lag, ist er seit den 1970er Jahren wieder auf dem Weg zu seinem Normalwert, der während eines Großteils der Wirtschaftsgeschichte nahe 0% lag und bewegt sich aktuell auf ca. 1% zu. Dort, wo ein starker Anstieg der Arbeitsleistung zu beobachten ist, ist er gewöhnlich hoch konzentriert. Die dynamischsten und produktivsten Wirtschaftssektoren, in denen der Westen nach wie vor einen Vorsprung hat, erzeugen eine zweigliedrige Nachfrage nach Arbeitskräften. In der Hochtechnologiebranche ist ein relativ kleiner Prozentsatz der Beschäftigten hochproduktiv. Die 60.000 Mitarbeiter von Facebook erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von fast 90 Milliarden Dollar, also jeder von ihnen durchschnittlich 1,5 Millionen Dollar. Unterstützt wurden sie dabei von einer Heerschar weniger spezialisierter Arbeitskräfte, wie Reinigungskräften, Kindermädchen und Baristas. Mit anderen Worten, für die effektiven Produktionszuwächse in den westlichen Gesellschaften sind heutzutage nur wenige verantwortlich, und sie haben wahrscheinlich eine revolutionäre Wirkung auf die Produktivität der Masse der westlichen Arbeitskräfte. Daher waren Schulden zwar einstmals eine Möglichkeit, durch heute ausgegebenes Geld die Einkommen von morgen zu steigern. Aber inzwischen sind sie für die meisten Menschen im Westen zu einem Mittel geworden, sich heute etwas zu leisten, das sie erst morgen bezahlen müssen. Weil der alte Mechanismus von Investition und Expansion zusammengebrochen ist, haben sich westliche Regierungen und Gesellschaften angewöhnt, neue Schulden nicht mehr so sehr für die Schaffung künftigen Wohlstands, sondern vor allem für die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Lebensstandards zu verwenden. Als sich mit dem Produktivitätswachstum auch das generelle Wachstum der Einkommen verlangsamte, verschuldeten sich Haushalte und Unternehmen immer mehr, um ihren Status quo zu bewahren. Lange Zeit versicherten ihnen die Regierungen, sie seien damit auf der sicheren Seite, indem sie wiederholt erklärten, dass die nächste Produktionsrevolution die Schulden schon tilgen werde. Und durch Maßnahmen wie Zinssenkungen und den Abbau von Hindernissen für die Kreditvergabe machten sie es noch leichter, sich Geld zu leihen. Das alles ist neu. Obwohl Schulden in den westlichen Gesellschaften allgegenwärtig geworden sind, vergisst man leicht, dass es die Kreditkarte, dieses unverzichtbare Instrument des modernen Lebens, erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt. Davor beschränkte sich Verschuldung in der Regel auf Investitionen, wenn Unternehmen Fabriken bauten oder Familien Häuser kauften. Und die Staatsverschuldung, die während des Krieges in die Höhe geschnellt war, sank danach wieder. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg lag das Verhältnis von privater und öffentlicher Gesamtverschuldung zum Bruttoinlandprodukt in den Vereinigten Staaten bei etwa 100%. Ein Trend, wie er auch in anderen westlichen Gesellschaften zu beobachten war. Richtig los ging es jedoch im Zeitalter der Globalisierung, als Schulden von Regierungen und Privatleuten genutzt wurden, um sinkende Einnahmen und wachsende Ungleichheiten zu kaschieren oder bloß um die Erwartung aufrechtzuerhalten, dass der Wohlstand auch weiterhin wachsen werde. Das Ergebnis war der kolossale Schuldenberg, der sich im Westen bis zum Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts aufgehäuft hat. Durch Trumps Steuersenkungen stieg die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten im Jahr 2019 auf über 100% des Bruttoinlandsprodukts. Rechnet man die Privatschulden hinzu, liegt die Gesamtschuldenquote des Landes derzeit bei über 300%. Dreimal so hoch wie in den Boomjahren der Nachkriegszeit. In Großbritannien ist das Verhältnis ähnlich. In Italien noch schlimmer. Aber die goldene Himbeere für finanzpolitische Unvernunft gebührt Japan, dessen Gesamtverschuldung inzwischen fast das Fünffache des Bruttoinlandsprodukts erreicht hat. In anderen Ländern der westlichen Welt sieht es nicht viel besser aus. Selbst Länder, die sich für sparsam halten wie Dänemark und die Niederlande, haben eine Gesamtverschuldung von deutlich über 300%. Und sogar das knauserigste Deutschland liegt mit weit über 200% nur knapp dahinter. Anstatt der erhofften Produktivitätsrevolution, die diese Schuldenquoten wieder senken würde, bekam der Westen jedoch einen unvorhergesehenen exogenen Schock. Nicht in Form von Hunnenhorden, sondern in Gestalt eines Mikroorganismus. Zu Beginn des Jahres 2020 wurde aus China berichtet, dass in der Stadt Wuhan ein neuartiger Stamm eines Coronavirus aufgetreten sei. Innerhalb weniger Wochen breitete er sich über den gesamten Globus aus. Die erste Reaktion der westlichen Regierungen blieb im Großen und Ganzen verhalten. Doch als die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch im März zur Pandemie erklärte, brach Panik aus. Die Staaten verhängten Lockdowns und begannen ihre Grenzen für den internationalen Reiseverkehr zu schließen. In Rekordzeit schnürten die meisten westlichen Regierungen Rettungspakete für die Wirtschaft. Wieder einmal öffneten die Zentralbanken den Geldhahn und generierten riesige Mengen an neuem Geld, mit dem sie Staats- und Unternehmensanleihen aufkauften. Damit stellten sie die Mittel zur Verfügung, mit denen Regierungen untätige Unternehmen über Wasser halten konnten. Eine unmittelbare Wirtschaftskrise konnte auf diese Weise zwar verhindert werden, aber wieder einmal vertieften sich die Gräben in den westlichen Gesellschaften. Die Zentralbanken drückten die Zinssätze in den Keller, in manchen Ländern sogar bis ins Minus. Das heißt, wer dem Staat Geld lieh, musste nun für dieses Privileg zahlen. Das ermutigte nicht nur Unternehmen, sich große Summen zu leihen, um ihre Kassen aufzufüllen, es brachte auch Anleger, die von den grauenvollen niedrigen Renditen aus dem Anleihemarkt gedrängt wurden, dazu, sich anderweitig umzusehen und in Aktien, Immobilien oder neuartige Erfindungen wie Kryptowährungen zu investieren. Nach starken Einbrüchen zu Jahresbeginn erholten sich die Aktienmärkte wieder und glichen ihre Verluste bis zum Sommer aus. Aber im Rest der Gesellschaft stagnierten ungeachtet aller Rettungspakete die Reallöhne und viele kleinere Unternehmen gerieten in Schieflage. Die neuen Schulden wurden nur zum geringsten Teil für die Art von Investitionen verwendet, die Hoffnung auf ein neues Wirtschaftswachstum gemacht hätten. Auf beiden Seiten des Atlantiks, ganz besonders in Amerika, wurde so viel Geld in die Aktienmärkte gepumpt, dass sogar die Werte technisch bankrotter Zombie-Unternehmen in die Höhe schossen. Innerhalb weniger Monate wuchs die Schuldenlast der westlichen Regierungen um bis zu 25%. Insgesamt nahmen die westlichen Länder zur Bewältigung der Pandemie bis zum Jahresende neue Schulden in Höhe von etwa 17 Billionen Dollar auf. Die Staatsverschuldung der westlichen Länder erhöhte sich im Allgemeinen um 10-20%. Die Antwort des Westens auf die Covid-Krise hat damit die Schlüsselfragen, die schon unter der Oberfläche der Globalisierung lauerten, mit erneuter Dringlichkeit ins Zentrum der Debatte gerückt. Wer soll die exorbitanten Schulden des Westens bezahlen? Wie kann das geschehen? Und wie werden die westlichen Gesellschaften danach aussehen? Man kann gar nicht überschätzen, wie viel hier auf dem Spiel steht. Die westliche Hälfte des Römischen Reiches kollabierte, als die Zentrale nicht mehr über genügend Mittel verfügte, um ihren fiskalischen Gesellschaftsvertrag zu erfüllen und die Interessen ihrer steuerzahlenden und einnehmenden Eliten zu schützen. Die stattliche Einnahmenkrise, die sich im modernen Westen entwickelt, hat zwar andere Wurzeln, aber man muss nicht lange überlegen, um zu erkennen, dass sie eine Bedrohung für das darstellt, was die charakteristische Staatsform des modernen Westens geworden ist. Eine Bedrohung, die potenziell ebenso existenziell ist wie diejenige, die den römischen Westen im 5. Jahrhundert untergrub. Das Zentrum hält nicht stand. Das ist nicht das erste Mal, dass sich westliche Regierungen hoch verschuldet haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg erreichten die Schulden Rekordhöhen. Aktuell sind einige Analysten, insbesondere die Anhänger der modernen Geldtheorie, der Ansicht, dass sich heute die Schulden wie damals durch weiteres Wirtschaftswachstum relativ schmerzlos tilgen lassen würden. Sie argumentieren, dass jeder investierte Schuldendollar letztlich ein Vielfaches an Mehrleistung einbringen werde, sodass der Westen seine aktuelle Schuldenlast ähnlich wie nach 1945 innerhalb weniger Jahrzehnte abbauen könne. Die heutige Situation unterscheidet sich jedoch in wesentlichen Punkten von der Nachkriegszeit. Zunächst einmal waren 1945 nur etwa 5% der Bevölkerung im Ruhestand. Das größte Produktivitätswachstum stand noch bevor und die Schulden dienten der Finanzierung des Wiederaufbaus, der zu einer sofortigen wirtschaftlichen Expansion führte. Es ist unwahrscheinlich, dass Investitionsrenditen im modernen Westen auch nur annähernd das damalige Niveau erreichen werden, nicht zuletzt, weil die in jüngster Zeit angehäuften Schulden, einschließlich fast allem, was in der Pandemie hinzukam, nur den Zusammenbruch der Volkswirtschaften verhindern sollten. Diese Schulden zielten nicht einmal darauf ab, die Produktion zu steigern. Da sie lediglich in der Hoffnung aufgenommen wurden, das Vorhandene vor dem Verschwinden zu bewahren, werden sie sich kaum selbst zurückzahlen. Als zweites kommt hinzu, dass die Anforderungen an die Staatsausgaben wahrscheinlich nur noch weiter steigen werden. Angesichts einer alternden Bevölkerung mit wachsendem Bedarf an medizinischer Betreuung, Rentenzahlungen und staatlichen Dienstleistungen, Sektoren, die in Ländern wie Japan bereits zu einem Drittel der öffentlichen Ausgaben beanspruchen, werden Regierungen mit einer ständigen Belastung ihrer Haushalte konfrontiert sein. Gegenwärtig sind in den meisten westlichen Ländern 10-20% der Gesamtbevölkerung im Ruhestand. Und dieser Anteil wird weiter ansteigen, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts voraussichtlich auf etwa 25-30%. Ungefähr die Hälfte dieser Rentner wird weiterhin über 75 Jahre alt sein, von wo an die Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheit in der Regel drastisch ansteigen. Die westlichen Staatsfinanzen sind mittlerweile traurigerweise an einem Punkt angelangt, an dem eine sinkende Lebenserwartung eine gute Nachricht wäre. Das wäre darin greifbar, dass das britische Finanzministerium im Jahr 2022 einen kleinen Gewinn vermeldete, weil sich die Lebenserwartung durch die Pandemie verkürzt hatte. Ein dritter Unterschied zur Zeit nach 1945 sind die aktuell extrem niedrigen Zinssätze auf Staatsanleihen. Die 10-jährige US-Anleihe zum Beispiel, die als Referenzwert für die Zinssätze in der gesamten amerikanischen Wirtschaft dient, war 1980 mit fast 16% verzinst. Danach begann ein langer Zinsverfall, bis der Satz im Jahr 2020 nahe 0% lag. Eine Entwicklung, die sich ähnlich auch in den meisten anderen entwickelten Volkswirtschaften findet. Dennoch musste Großbritannien im Februar 2022 die größte Zinszahlung seiner Geschichte auf abgelaufene Staatsschulden leisten. Als 2022 die Zinssätze in den westlichen Gesellschaften wieder zu steigen begannen, sahen sich die Regierungen vor einem neuen Problem: dass die Zinslasten die ihnen für Ausgaben verfügbaren Budgets noch weiter einschränken würden. Dazu kommt ein Element, das nach dem Krieg so gut wie nicht vorhanden war, nämlich die private Verschuldung, die, wie wir gesehen haben, in den letzten Jahrzehnten ebenfalls stark angestiegen ist. Wenn die Schuldenlast nicht einfach verschwinden, sondern ebenso wie die darauf fälligen Zinszahlungen sogar noch weiter steigen wird, welche Option haben dann westliche Regierungen, von ihren Bürgern ganz zu schweigen, um dieses immer dringender werdende Finanzproblem in den Griff zu bekommen? Die Zentralbanken könnten die Finanzrepression unbegrenzt verlängern, indem sie die Zinssätze über längere Zeiträume unterhalb der Inflationsrate belassen. Das war eine weitere Dimension der Nachkriegspolitik, als man die staatlichen Kreditkosten unter der Inflationsrate hielt, sodass der Schuldenwert im Laufe der Zeit durch die Inflation aufgezehrt wurde. Das wäre gut für die Regierungen, denn während die Steuereinnahmen mit der Inflation steigen, tun die Schulden dies nicht. Wenn die westlichen Zentralbanken etwa den Realzins, also die Differenz zwischen den Zinssätzen und der aktuellen Inflationsrate, bei -3% hielten, im Jahr 2022 war es das Doppelte, würde sich der Wert der Erträge aus einer Staatsanleihe in etwa 25 Jahren effektiv halbieren. Aber auch wenn das wie eine clevere Methode erscheinen könnte, die Lösung des Problems so lange aufzuschieben, bis es schließlich verschwindet, würde es zu gravierenden sozialen Verwerfungen führen. Nehmen wir nur die Wählergruppe der Rentner, die sich in demokratischen Gesellschaften nicht nur schon deshalb als bedeutende politische Kraft erwiesen haben, weil sie immer mehr werden, sondern weil sie zu denen gehören, die am ehesten zur Wahl gehen. Die Pensionsfonds haben vom Boom der Anlagewerte im neoliberalen Zeitalter profitiert, werden angesichts ihrer alternden Klientel jedoch zunehmend in Staatsanleihen investieren müssen, die genau den stetigen Einkommensfluss bieten, den jemand erwartet, der monatliche Zahlungen erhält. Die Finanzrepression würde also den Wert dieses Einkommens allmählich aufzehren. Politiker könnten vielleicht darauf hoffen, dass das niemand mitkriegt. Aber Pensionäre, die den Gürtel Jahr für Jahr ein wenig enger schnallen müssen, würden vermutlich von der Sache Wind bekommen und wahrscheinlich beim nächsten Urnengang entsprechend reagieren. Stattdessen könnten es die Regierungen mit der altbewährten Kombination aus Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen versuchen. Aber auch dieses Vorgehen stößt auf zwei große Hindernisse. Zunächst einmal treiben die im bestehenden westlichen fiskalischen Gesellschaftsvertrag verankerten Kosten die Ausgaben nur in die Höhe. Schon bevor die Pandemie offenlegte, wie marode der nationale Gesundheitsdienst Großbritanniens nach einem Jahrzehnt der Einsparungen geworden war, ging man allgemein davon aus, dass die Gesundheitsausgaben jährlich um 4% steigen müssten, um die wachsende Nachfrage und zusätzlichen Kosten der wachsenden technologischen Möglichkeiten bedienen zu können. Der britische Premierminister räumte ein, dass eine Erhöhung von 1 oder 2% im Jahr 2022 nicht ausreichen würde, um den NHS langfristig zu finanzieren. Es ist eine Sache, von den Bürgern höhere Steuern für bessere Dienstleistungen zu verlangen. So etwas werden sie häufig akzeptieren. Es ist aber etwas ganz anderes, von ihnen zu verlangen, Steuern zu bezahlen, um die Kosten für bereits erbrachte, in der Vergangenheit mit Schulden finanzierte Leistungen zu decken, vor allem, wenn es sich dabei um Leistungen handelt, von denen sie selbst möglicherweise niemals profitieren werden. Den Großteil ihrer Einnahmen beziehen westliche Staaten gegenwärtig aus Steuern auf Einkommen und Verbrauch. Verbrauchssteuern wie Umsatz- und Mehrwertsteuern sorgen für höhere Preise, während Einkommenssteuern Arbeitnehmer direkt belasten. sowie die Dinge mit der von Jahr zu Jahr zunehmenden Überalterung der Bevölkerung in den westlichen Ländern stehen, teilt sich der durchschnittliche Arbeitnehmer bereits heute die Last der Unterstützung eines Rentners mit einem anderen aktiven Mitglied der Erwerbsbevölkerung. Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird sich dieses Verhältnis unaufhaltsam auf ein Verhältnis von 1:1 zubewegen. Mit anderen Worten, die steuerliche Belastung der jüngeren, erwerbstätigen Bevölkerung wird ohnehin steigen müssen. Wenn man ihr darüber hinaus auch noch die Schulden der Globalisierung und der Corona-Pandemie aufbürdet, würde das eine exorbitante Erhöhung bedeuten. In Großbritannien beispielsweise müssen ins Berufsleben eintretende Hochschulabsolventen schon jetzt damit rechnen, etwa die Hälfte ihres monatlichen Einkommens durch Besteuerung zu verlieren. Das führt uns zum zweiten Problem bei der Bekämpfung der Schuldenkrise mit Steuererhöhungen. Wenn die Steuern steigen, ohne dass die öffentlichen Dienstleistungen damit Schritt halten, könnte das als Bruch des fiskalischen Gesellschaftsvertrags empfunden werden. Und was in diesem Fall passieren kann, verdeutlicht das Schicksal des Römischen Reiches. Selbst die am wenigsten problematische Maßnahmenkombination zur Lösung der Schuldenproblematik des Westens wird kein Spaziergang werden. Wahrscheinlich wird sie darin bestehen, die Zinssätze, zumindest in den Volkswirtschaften, die damit zurechtkommen, weiter zu senken, kombiniert mit verschiedenen Mischungen aus Steuererhöhungen und Einsparungen. Jeder Versuch, diese finanziellen Zwänge zu ignorieren, wird zu katastrophalen wirtschaftlichen Folgen durch steigende Zinsen führen, wie das gescheiterte britische Mini-Budget vom Herbst 2022 gezeigt hat. Angesichts alternder Bevölkerungen und sinkender Wachstumsraten wird es nicht leicht werden, die richtige Mischung aus Steuererhöhungen und Einsparungen zu finden. Eine zu starke Einschränkung der öffentlichen Dienstleistungen wird größere soziale Unruhen nach sich ziehen und könnte die zentralen Funktionen des Staates untergraben. Im späten 20. Jahrhundert sahen sich einige Entwicklungsländer ähnlichen Schuldenproblemen gegenüber, weshalb sie in erheblichem Umfang Steuern erhöhen und Ausgaben kürzen mussten. Das Mitleid des Westens hielt sich seinerzeit oft in Grenzen. Die Sparauflagen der Clinton-Regierung nach der Asienkrise stürzte einige Länder ausgerechnet in dem Moment in die Krise, als der Westen sein Wohlstandsmaximum feierte. Die Erfahrungen in vielen dieser Länder zeigen, welche potenziellen Schwierigkeiten auch dem Westen blühen könnten. In vielen Fällen entzog sich ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung praktisch dem Steuersystem. Am unteren Ende des Spektrums wickelten Kleinunternehmer alle ihre Geschäfte in bar ab. Importeure bestachen unbezahlte Zollbeamte, um ihre Einfuhren nicht versteuern zu müssen, und die Ultrareichen versteckten ihr Vermögen auf Schweizer Bankkonten. Die Folge war eine brutale Abwärtsspirale. Sinkende Staatseinnahmen erzwangen weitere Kürzungen im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen. In den am schlimmsten betroffenen Ländern stellten die Sparpakete des späten 20. Jahrhunderts einen Bruch des existierenden fiskalischen Gesellschaftsvertrags dar. Die Bürger am oberen und unteren Ende der Gesellschaft verabschiedeten sich aus den politischen Strukturen. Und es kam zu einer Umverteilung der Macht, die nicht selten in unwillkommenen Händen landete. Wo Drogenbanden die Innenstädte Jamaikas und Brasiliens, Kartelle ganze Regionen Mexikos beherrschten oder Taliban im pakistanischen Grenzgebiet und weiten Teilen Afghanistans aktiv waren, entstanden Staaten im Staate. Das alles scheint vielleicht sehr weit weg und uns nicht zu betreffen, doch es gibt bereits erste Anzeichen für ähnliche Entwicklungen im Westen. Gemeint ist hier nicht nur der Umstand, dass manche benachteiligten Quartiere in vielen westlichen Großstädten zu Lehnsgütern krimineller Banden geworden sind, sondern auch die zunehmende Unfähigkeit des Staates, seinen Teil der Abmachung zu erfüllen. In Großbritannien etwa haben Kürzungen bei Polizei und Gerichten dazu geführt, dass nur noch jede hundertste Vergewaltigung geahndet wird, was einer verkappten Entkriminalisierung dieses Delikts gleichkommt. Wenn die Menschen höhere Steuern zahlen müssen, um alte Schulden zu begleichen, während der Staat im Gegenzug immer weniger zu bieten hat, dürfte irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem sich die Bürger fragen, was sie als Gegenleistung für ihre Steuerehrlichkeit eigentlich bekommen. Und nicht nur die Steuermoral, also die Überzeugung, etwas für seine Steuern zu bekommen, die Menschen dazu bringt, bereitwillig ihre Einkünfte zu melden und ehrlich ihre Steuern zu bezahlen, hat erhebliche Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Das Gleiche gilt auch für die nachlassende Effizienz von Steuerbehörden, die häufig selbst Ziel der Einsparungen pfennigfuchsender Regierungen sind. Daher ist es nicht abwegig, sich eine Zukunft vorzustellen, in der immer mehr Menschen wie die Provinzeliten Roms im 5. Jahrhundert durch die breiter werdenden Maschen des Steuernetzes schlüpfen, bis schließlich das gesamte System zusammenbricht. Eine solche Zukunft, geprägt von politischer und gesellschaftlicher Spaltung, wachsender Instabilität, Demokratieverlust, Missachtung von Gesetzen und Menschenrechten, erodierenden öffentlichen Dienstleistungen und sinkenden Lebensstandard, könnte dem Westen bevorstehen. Aber dazu muss es nicht kommen. Schluss. Tod des Imperiums. Als der Sommer des Jahres 468 nach Christus anbrach, wurde Konstantinopel einmal mehr zur Verteidigerin des römischen Westens. Anthemius, der regierende weströmische Kaiser, war vom Ostreich eingesetzt worden und im Jahr zuvor mit dem Versprechen auf weitreichende militärische Unterstützung aus Konstantinopel gekommen. Und der oströmische Kaiser Leo I. hielt sein Wort. Er schickte eine riesige Armada aus 1100 Schiffen und eine Streitmacht von 50.000 Soldaten und Seeleuten, die ihn über 120.000 Pfund in Gold kostete. Ziel der Expedition war das nordafrikanische Reich des Bündnisses von Vandalen und Alanen. Ihr Zweck war, einen der neuen Verbände, die von den Hunnen unbeabsichtigt auf Rom losgelassen worden waren, zu vernichten und die reichsten Provinzen des Westens wieder ins Reich einzugliedern. Ein erfolgreicher Ausgang des Feldzugs hätte dem weströmischen Zentrum nicht nur wichtige Einnahmen beschert und es dadurch gestärkt, sondern auch einem anderen gefährlichen Phänomen zumindest vorübergehend Einhalt geboten. Der zunehmenden Tendenz, dass römische Grundbesitzer in den Provinzen sich vom imperialen Zentrum abwandten und ins Lager der neuen barbarischen Königreiche in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft überwechselten. Schon vor 468 hatte sich Anthemius mit einer Charmoffensive nördlich der Alpen um die Loyalität der gallischen Eliten bemüht, die mit den Königen der Westgoten und Burgunden Vereinbarungen getroffen hatten. Ein Sieg in Nordafrika, der die Staatseinnahmen beträchtlich erhöhen und damit die weströmische Militärmacht stärken würde, sollte es Anthemius noch leichter machen, die zaudernden westlichen Eliten davon zu überzeugen, dass es auf absehbare Zeit das Beste für sie war, Rom die Treue zu halten. Für Anthemius endete der Feldzug unglücklicherweise in einer Katastrophe. Als widrige Winde die römischen Schiffe an eine felsige Küste drückten, konnten die Vandalen eine Reihe verheerender Angriffe mit Feuerschiffen starten, und damit hatte sich die Sache erledigt. Aber einer späteren oströmischen Expedition gelang es, das Vandalenreich im Jahr 533-34 zu zerstören, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt zu spät war, das nicht mehr existente westliche Imperium wiederzubeleben. Die Aufgabenstellung war also nicht von vornherein unlösbar. Und hätte ihr früheres Pendant mehr Glück gehabt, hätte es eine reelle Chance gegeben, den Westen vor dem Abgrund zu retten. Es wäre nicht mehr das westliche Imperium von einst gewesen, aber nach einer Vernichtung der Vandalen und Alanen hätte es immer noch zwei mächtige, barbarische Verbände gegeben, die sich auf wesentlichen Teilen der früheren Steuerbasis des Reiches festgesetzt hatten. Britannien war verloren und über den Rhein drangen fränkische Gruppen ein. Aber Westgoten und Burgunden wären gezwungen gewesen, sich der Hegemonie eines imperialen Zentrums zu beugen, dessen Status als mächtigste militärische und politische Kraft in ihrem geografischen Umfeld nachhaltig wiederhergestellt worden wäre. Und auch die schwankenden Provinzeliten hätten sich mehr oder weniger bereitwillig wieder zu ihren alten Loyalitäten bekannt. Das Ergebnis wäre vielleicht mehr eine Art Föderation unter römisch-imperialer Führung gewesen als ein Imperium im eigentlichen Sinne. Und die sich daraus ergebenden politischen Verhältnisse wären komplex gewesen. Dennoch gab es selbst noch im Jahr 468 eine reale Chance, das weströmische Reich in abgewandelter Form wiederzubeleben. Der moderne Westen steht gegenwärtig noch nicht an dem Punkt, an dem sich der römische Westen Ende der 460er Jahre befand. Die Nationen des modernen westlichen Imperiums verfügen nach wie vor über erhebliche Einkünfte, auch wenn diese relativ gesehen seit ihrem Höhepunkt am Ende des 20. Jahrhunderts erheblich zurückgegangen sind. Dennoch macht unser Vergleich mit dem Aufstieg und Fall des Römischen Reiches zwei Punkte ganz deutlich. Erstens befindet sich das moderne westliche Imperium, wie das alte Rom, in einer selbstverursachten Krise. Seine eigenen Strukturen haben schließlich den Abstieg einer echten konkurrierenden Supermacht und selbstbewusster neuer Mächte in der ehemaligen imperialen Peripherie des Westens gefördert. Der Aufstieg dieser neuen Akteure, der dem Geschehen im 4. und 5. Jahrhundert ähnelt, hat wiederum auf zwei Ebenen zu ernsthaften Verwerfungen innerhalb des westlichen imperialen Systems geführt. Derzeit streiten rivalisierende westliche Führer darüber, wie man am besten auf diese neue postimperiale Weltordnung reagieren soll, in welcher der beispiellose Reichtum von wenigen von der Erosion des Lebensstandards vieler anderer abhängt. Aber obschon der Westen aktuell noch nicht vor einem Scheideweg wie in den späten 460er Jahren steht, ähnelt die gegenwärtige Situation dennoch derjenigen, der sich die römischen Führer einige Jahrzehnte zuvor im frühen 5. Jahrhundert gegenübersahen. Wie Rom steht der Westen vor finanziellen Problemen, die gravierend genug sind, um den fiskalischen Gesellschaftsvertrag, die Grundlage der bestehenden Ordnung, ernsthaft zu bedrohen. Anders als Rom wird der Westen nicht die Option haben, einige fremde Kornkammern zu rekolonialisieren, um seine Ressourcenbasis wieder aufzufüllen. Ein mit dem Verlust Nordafrikas vergleichbarer Einbruch der Staatseinkünfte ist noch nicht eingetreten, was aber zu einem gewissen Grad an einem Werkzeug liegt, das den römischen Herrschern in dieser Form noch nicht zur Verfügung stand. Die Verschuldung hat es Regierungen und Bürgern ermöglicht, Kredite als Vorschuss auf künftige Einnahmen aufzunehmen, was aber nur heißt, dass die bevorstehende Einnahmenskrise aufgeschoben wurde. Und der Aufstieg einer gleichrangigen konkurrierenden Supermacht in Gestalt Chinas ist ebenso unabänderlich wie die Entstehung einer Reihe neuer mächtiger Akteure in der alten imperialen Peripherie. Wenn der völlige imperiale Zusammenbruch für das antike Rom selbst in einem späteren Stadium noch gerade so umkehrbar gewesen wäre, ist der aktuelle Kurs auf einen potenziellen Zusammenbruch für den modernen Westen daher ebenfalls umkehrbar, solange er akzeptiert, dass er nicht versuchen kann und auch nicht versuchen sollte, die alte koloniale Weltordnung wiederherzustellen. In positiver Weise auf das Ende dieser alten Ordnung zu reagieren, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, wird allerdings eine Reihe schwieriger Anpassungen erfordern, die über die bereits vorgenommenen hinausgehen. Zu Hause wird es eine sehr viel ehrlichere Debatte über die Notwendigkeit von Zuwanderung geben müssen, angesichts einer weiter fortschreitenden Überalterung der westlichen Gesellschaften und von Geburtenraten, die keine Anzeichen machen, wieder anzusteigen, was zu einem stetig wachsenden Grad sozialer Abhängigkeit führt. Und außenpolitisch wird es nötig sein, die neuen aufstrebenden Mächte, die ein bedeutendes kulturelles und institutionelles Erbe mit den alten Westmächten teilen, sehr viel verständnisvoller und gleichberechtigter zu behandeln, wenn es eine echte Chance auf eine neue Koalition geben soll, die mächtig genug ist, um China auf Augenhöhe zu begegnen. Diese Botschaften lassen sich den westlichen Wählern nicht so leicht verkaufen wie etwa die Unterstellung, Einwanderer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Oder die nachweislich unrealistische Behauptung, einzelne westliche Nationen könnten im Alleingang bessere Handelsbedingungen mit China oder Indien aushandeln, indem sie sich Amerika, Großbritannien oder Polen zuerst auf die Fahnen schreiben. Wenn eine neue Generation westlicher Politiker und ihre Wähler es schaffen, sich diesen Herausforderungen zu stellen und aktuelle Versuche, das koloniale Erbe im eigenen Land zu überwinden, konsequent weiterverfolgen und es ihnen gleichzeitig gelingt, die Chancen für den Aufbau breiterer, inklusiverer, internationaler Allianzen zu ergreifen, wie sie sich in den jüngsten Reaktionen auf die russische Invasion in der Ukraine manifestiert haben, kann das unvermeidliche Ende des alten westlichen Imperiums immer noch eine Reihe äußerst positiver Ergebnisse hervorbringen, und das nicht nur im Westen. Überarbeitet für eine wirklich postkoloniale Epoche bieten die fundamentalen Institutionen des sozialen integrierten westlichen Nationalstaats ein die Interessen aller schützender Rechtsstaat, eine freie Presse, rechenschaftspflichtige politische Eliten, effiziente unparteiische öffentliche Institutionen, eine bessere Lebensqualität für eine viel größere Zahl an Bürgern als jede konkurrierende Staatsform. Institutionen existieren jedoch weder im luftleeren Raum, noch lassen sie sich künstlich am Leben erhalten. Selbst wenn ihr grundsätzlicher Wert allgemein anerkannt wird, beruhen sie immer noch auf einem ökonomischen und wirtschaftlichen Machtgleichgewicht. gelingt es dem Westen nicht, richtig auf die Verschuldung zu reagieren und den Gesellschaftsvertrag auf eine Weise weiterzuentwickeln, die genügend Menschen bei der Stange hält, könnte er bald mit dem Tod der Nation konfrontiert sein und damit, dass diese durch weit weniger integrative politische Strukturen ersetzt wird. Wenn in der Vergangenheit die innere Stabilität bedroht war, konnten Regierungen in westlichen Gesellschaften den gesellschaftlichen Druck vermindern, indem sie die Ausbeutung in die Peripherie verlagerten. Diese Option steht ihnen heute nicht mehr zur Verfügung. Sie könnten nur noch ihre eigenen Bürger ausbeuten. Wenn die Länder im Westen ihre inneren Spannungen reduzieren sollen, scheint es unausweichlich, dass die wohlhabenden Bürger, insbesondere die oberen 10%, die in den letzten Jahrzehnten von der Globalisierung am meisten profitiert haben, mehr Ressourcen für den Aufbau eines neuen funktionierenden Gesellschaftsmodells bereitstellen müssen, weil es heute keinen großen Zustrom an Wohlstand von außen mehr gibt. Die Corona-Pandemie, die allen Menschen Opfer zum Wohle der verwundbarsten Minderheiten der Gesellschaft abverlangte und eine verstärkte Anerkennung der sozialen und wirtschaftlichen Leistung schlechter bezahlter, systemrelevanter Arbeitskräfte erzeugte, hat eine lebhafte Debatte darüber ausgelöst, durch welche Art von Maßnahmen der soziale Zusammenhalt im Westen wiederhergestellt werden kann. Damit daraus etwas wird, müssen die westlichen Gesellschaften jedoch viel mehr tun, als nur auf die Straße zu gehen und zu klatschen. Mögliche Elemente eines neuen fiskalischen Gesellschaftsvertrags beinhalten Schuldenerlasse, vor allem für Studienkredite, dazu ein bedingungsloses Grundeinkommen, das jedem ein großzügiges, bemessenes Existenzminimum garantiert. Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaus, um den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu erweitern und vielleicht eine Verlagerung hin zu einer höheren Besteuerung von Vermögen anstelle von Einkommen. Auch dies wäre nicht einfach, nicht zuletzt, weil die Wohlhabenden im politischen System sehr viel Einfluss haben. Aber abgesehen von der Tatsache, dass Vermögenssteuern diejenigen treffen, die es sich am ehesten leisten können, könnten sie auch dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln. Indem sie diejenigen belohnen, die in die Schaffung neuen Einkommens investieren und jene bestrafen, die bloß ihren Reichtum vermehren wollen, sei es in Form von Immobilienspekulationen oder Superjachten, können Vermögenssteuern Geld in Richtung einer produktiveren Verwendung lenken. Solche Veränderungen sollten zumindest in einigen Ländern mit Maßnahmen verbunden sein, die prekäre Arbeitsverhältnisse durch eine Verschärfung laxer Arbeitsgesetze reduzieren. So erlaubte es die aktuelle Gesetzeslage einem britischen Fährunternehmer im Jahr 2022, seine Belegschaft durch billigere Mitarbeiter zu ersetzen, indem er einfach die maximale Geldstrafe für die illegalen, fristlosen Kündigungen zahlte und das dann als Geschäftskosten von der Steuer absetzte. Zusammen mit sicheren Arbeitsplätzen, angemessenen Löhnen, einer gebührenfreien Bildung und großzügigeren Umschulungsprogrammen, die Arbeitslosen ein anständiges Einkommen ermöglichen, während sie sich für einen wandelnden Arbeitsmarkt neu qualifizieren, würde das nicht nur einen größeren sozialen Zusammenhalt erzeugen, sondern wahrscheinlich auch die Unternehmen produktiver machen. Ein Modell, das dem existierenden skandinavischen nicht unähnlich ist. Den fiskalischen Gesellschaftsvertrag neu auszutarieren, um den gegenwärtigen Trend zu mehr sozialer Spaltung zu verringern, wird auch mehr und nicht weniger internationale Zusammenarbeit erfordern. Ein guter Anfang wären internationale Steuerabkommen, um Steueroasen trocken zu legen, in denen vermutlich über 7 Billionen Dollar versteckt werden. Ein weiteres Ziel muss sein, die Steuerarbitrage zu reduzieren, durch die multinationale Konzerne oder reiche ausgeklügelte Firmengeschlechte schaffen oder Länder mit niedriger Besteuerung suchen, in denen sie ihr Vermögen und ihre Einkünfte verstecken, sodass es für ihre Heimatländer schwierig ist, diese aufzuspüren und zu besteuern. Einiges davon geschieht bereits. Schätzungen zufolge könnte allein die internationale Erklärung der OECD aus dem Jahr 2021, in der sich 130 Länder auf eine Mindeststeuer für Großkonzerne von 15% geeinigt haben, den Regierungen der Welt zusätzliche Einnahmen in Höhe von 150 Milliarden Dollar bescheren. Internationale Verträge zur Reduzierung von Treibhausgasen und ein Green New Deal könnten auch einen Unterbietungswettbewerb bei Kohlendioxidemissionen verhindern und so jüngeren Generationen eine lebenswerte Zukunft sichern. Sie könnten mit einem globalen System von CO2-Abgaben kombiniert werden, vor allem wenn sie mit einem Dividendensystem verbunden wären, das die Einnahmen aus einer derartigen CO2-Steuer an die breite Bevölkerung verteilt. Das könnte zu mehr Unterstützung auch bei denjenigen führen, die sich oft als Verlierer von Umweltschutzmaßnahmen betrachten, der Arbeiterklasse. Indem es einerseits die Kosten denjenigen auferlegt, die den Großteil der Umweltverschmutzung verursachen und andererseits die Dividenden gleichmäßig verteilt, würde ein solches System die Menschen am unteren Ende der globalen Einkommensskala angemessen belohnen. Schließlich werden die westlichen Länder sicher ihre Rentensysteme reformieren müssen, um deren langfristige Zukunftsfähigkeit wiederherzustellen. Eine Möglichkeit wäre die Anhebung des Renteneintrittsalters als Alternative zur Reduzierung des Rentenniveaus. Denn als die Systeme geschaffen wurden, hat niemand mit einer Zeit gerechnet, in der die Menschen ebenso viel Zeit im Ruhestand verbringen würden wie im Arbeitsleben. Keine dieser notwendigen Entscheidungen wird einfach zu treffen sein. Doch was auch geschieht, zu alter Größe im Sinne des 19. und 20. Jahrhunderts wird der Westen niemals wieder gelangen. Die grundlegenden Strukturen der Weltwirtschaft haben sich auf zu tiefgreifende Weise verschoben, als dass dies jemals wieder möglich sein könnte. Und gewisse politische Anführer müssen aufhören, so zu tun, als ob dies anders sein könnte. Und mit auch nur ein bisschen Ehrlichkeit, was das Ausmaß an Gewalt und Ausbeutung angeht, auf dem das moderne westliche Imperium ursprünglich aufgebaut war, sollte auch niemand seinen Abgang betrauern. Die Bürger der aufstrebenden Peripherie wären wahrscheinlich sehr viel eher bereit, sich in eine neue Weltordnung einzubringen, wenn ihr materieller Fortschritt nicht mehr als Bedrohung angesehen, sondern begrüßt und gefördert würde. Die schändlicheren Aspekte der kolonialen Vergangenheit würden dann weniger den Blick darauf verstellen, dass die westliche Gesellschaft schließlich durch innere Konflikte ihren Weg zu einem konsensualen Modell soziopolitischer Organisation gefunden hat, das mehr und das für eine größere Zahl seiner Bürger bietet als jedes rivalisierende System. Und das nicht nur im Hinblick auf den wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch, was die individuellen Freiheiten und die politischen und gesetzlichen Rechte anbelangt, die leicht für selbstverständlich genommen werden, aber im größten Teil der Menschheitsgeschichte so selten gegeben waren. Wenn die Bürger der westlichen Länder imstande sind, die vor ihnen liegenden Schlüsselaufgaben zu begreifen und unvermeidlich spaltende Meinungsverschiedenheiten demokratisch zu lösen und das in einer Weise, die der breiten Bevölkerung ein Gefühl der Einbeziehung und Fairness vermittelt und insbesondere, wenn sie das in einer Weise tun können, die den Bürgern der aufstrebenden Peripheriestaaten das Gefühl vermittelt, dass auch ihnen ein Anteil an einer gleichberechtigteren Zukunft innerhalb eines umfassenderen Systems angeboten wird, das auf denselben gemeinsamen Werten beruht, dann sind die Gewinne potenziell kolossal. Dann hätte es der westliche Nationalstaat, ursprünglich errichtet auf umgelenkten Wohlstandsströmen aus der übrigen Welt, nicht nur geschafft, eine potenziell existenzielle Krise zu überwinden, sondern er hätte auch ein postkoloniales Erbe echter Größe hervorgebracht, auf das seine Bürger zu Recht stolz sein dürften. Sie hörten Stürzende Imperien: Rom, Amerika und die Zukunft des Westens von Peter Heather und John Rapley, übersetzt von Thomas Andresen, gesprochen von Klaus B. Wolf. Das Buch erschien 2024 im Klett-Cotta Verlag, die Hörbuchausgabe im Abbott Verlag, ein Imprint von RB Media. Das Begleitmaterial für diese Hörbuchausgabe finden Sie unter rbmediaglobal.com/audiobooks/search. Geben Sie einfach in der Suchmaske den Titel des Hörbuchs ein. Vielen Dank, dass Sie ein RB Media Hörer sind. Bis zum nächsten Mal.